und ich habe eine Saat gesehen. Ich habe Gott gesehen, den Seemann. Er hat eine Saat gesät. Und er hat dicht gesät. Samen an Samen. Die Samen waren ein bisschen größer als Haselnüsse und etwas kleiner als so Herzkirschen. Aber dunkelrot glänzend. Und Gott hat es gesät und er hat es gehegt und gepflegt. Und ich habe ihn gefragt, was ist das für eine Saat? Er hat gesagt, das ist die Saat von Kühnheit, von Mut und von Feuer. Von Kühnheit, von Mut und von Feuer. Und ich habe ihn fragen gehört, wo ist meine Saat? Wo ist meine Saat? Sie geht auf. Es ist Zeit zur Ernte. Sie geht auf. Es ist Zeit zur Ernte. Weißt du, es ist Zeit zur Ernte. Es ist Erntezeit. Der Bauer hat Freude, wenn Erntezeit ist. Gott, unser Vater, hat Freude, weil Erntezeit ist. Die Saat geht auf in deinem Herzen. Die Früchte sind da zur Ernte. Ja? Die Früchte sind da zur Ernte. Und ich habe kleine Hemmnisse gesehen. Wirklich kleine Hemmnisse. Und Gott will das heute Morgen wegnehmen. Kleine Hemmnisse. Das sind ganz kleine Geister der Ablehnung. Ganz winzig kleine Geister der Verdammnis. Kleine Geister der Angst. Und kleine Geister der Spaltung. Und Gott will das heute Morgen wegnehmen. Ich glaube, Gott will uns heute Morgen wirklich frei von dem machen. Frei von dem machen. Komplett frei. Vielleicht können wir zusammen beten. Vater, ich glaube dir. Ich weiß, dass du mich frei gemacht hast. Und jeder Geist der Ablehnung verlässt heute meine Seele. Jeder Geist der Verdammnis geht aus meiner Seele raus. Jeder Geist der Angst verlässt mich heute Morgen. Und jeder spalterische Geist verlässt mich auch heute Morgen. Und ich sage, ich will nichts mehr mit diesen Geistern zu tun haben. Nie wieder. Der Herr wohnt in meinem Herzen. Jesus ist Sieger über mein Leben. Und ich danke, dass ich die Früchte der Kühnheit, die Früchte des Mutes und das Feuer ernten werde, zusammen mit dir, Vater. Ich danke dir, dass ich frei bin. Ich danke dir, dass ich frei bin. Ich bin frei. Leben wir für immer. Seine Liebe hat uns in sein Reich versetzt. Deine Liebe hat mich in dein Reich versetzt. es. Entschiedenheit. Ich habe gesehen, wie Frieden dein Herz füllt. Frieden und Lockerheit. Und jede Verkrampfung dich verlässt. Jede Verkrampfung rausgeht. Du kannst noch mal schütteln. Ja, so ein Krampf ist nicht schön. Lass ihn raushüpfen. Sein Frieden erfüll dich. Amen. Und jetzt kommt unsere Sabrina. Als erstes mit dem Wort. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ja, schön. Ich freue mich so, bei euch zu sein. Genau. Und ich möchte heute gern über geistliches Krafttraining sprechen. Halleluja. Das heißt, herzlich willkommen im geistlichen Fitnessstudio. Wir haben uns gerade aufgewärmt mit unserem Ausdauertraining und jetzt kommen wir in den Kraftbereich. Seid ihr da dabei? Ist jeder dabei? Okay, schön. Genau. Ich möchte heute über Glauben sprechen. Mir hat es der Herr so aufs Herz gelegt Anfang der Woche und dann hat uns Andreas am Donnerstag über Glauben gelehrt und dann dachte ich mir, okay, super, ich glaube, das ist echt mein Thema heute. Genau. Wir sind einfach so viele Parallelen die letzten Tage, letzten Wochen so zwischen Glauben und Kraftsport einfach aufgefallen. Und da wollte ich euch einfach da teilhaben lassen, weil ich glaube, das ermutigt uns einfach, im Glauben zu wachsen. Grundsätzlich ist ja der Glaube der Basis von allem, was wir hier tun. Genau, Römer 10, 9 heißt es ja, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das heißt, unser ganzes Leben als Christ, unser ganzes Leben basiert auf diesem Glauben an Jesus. Und mit dieser Entscheidung begann dann auch unsere Glaubensreise. Alles, was wir jetzt machen in unserem Leben als Gläubige, passiert aufgrund auf Glauben und basiert auf Glauben. Auch dieser Lobpreis, den wir heute hatten, alles, was wir gesungen haben, glauben wir ja. Wir glauben jede Zeile, du bist der Herr Jesus, deine Herrlichkeit ist hier, erfüll mich. Wir singen in dem Glauben, wir singen ja hier nicht nur Lieder oder so, sondern wir singen wirklich die Wahrheit und wir glauben das, was wir singen. Oder auch wenn wir beten, wir plappern ja nicht nur, sondern wir beten in dem Bewusstsein, in dem Glauben, dass das, was ich sage, wirklich was bewirkt. Dass das, was ich sage, dass meine Worte was in der Welt, in der geistlichen Welt bewirken. Dass zum Beispiel, wenn ich jetzt für andere Menschen bete, dann glaube ich wirklich, dass Engel freigesetzt werden. Dann glaube ich, dass dämonische Mächte gebunden werden. Dann glaube ich, dass sich Atmosphären verändern. Weil, ja, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann lebt nämlich Jesus in dir. Und wenn du sprichst, dann spricht die Autorität von Jesus durch dich. Und das haben wir auch am Donnerstag in der ersten Schulstunde von unserer Pastorin gehört eben, dass diese Autorität ist in uns. Ob wir uns manchmal dem bewusst sind oder nicht, wir sollten uns immer mehr bewusst sein, weil wenn wir natürlich negative Sachen sprechen, hat es auch Auswirkungen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, da auch die Lehre vom Donnerstag nochmal zu hören, weil die war wirklich stark. Und wir sprechen auch wirklich Worte des Glaubens über uns selber, über unseren Körper, über unsere Familie, in der Arbeitsstelle, in unserem Land, in die Gemeinde, in Situationen. Weil wir wissen, dass das, was wir sprechen, wird passieren. Und Andreas hat es am Donnerstag auch gesagt, dass Glaube bedeutet Vertrauen in Gott. Und wir glauben und wir vertrauen, dass Gott gut ist. Wir glauben wirklich, dass es ein guter Vater ist. Du glaubst ihm, dass seine Pläne für dein Leben einfach perfekt sind. Du glaubst deinem Gott, dass in ihm nichts Schlechtes ist. Du glaubst auch, dass du sein Günstling bist, dass du sein geliebtes Kind bist. Du glaubst, dass du wirklich seine wunderschöne, starke Tochter bist, dass du sein geliebter Sohn bist, auf den er stolz sein kann. Du darfst dich gerade mal zu einem Sohn oder Tochter umdrehen und sagen, du bist sein geliebtes Kind. Und der Vater liebt dich so sehr. So sehr. Halleluja. Ja, und ich möchte wirklich sagen, du bist absolut perfekt und makellos in Gottes Augen. Und ich liebe dieses eine Bild. Und zwar, wenn diese Hand Jesus ist und der Ring bist du, wie sieht Gott dich? Gott sieht dich so. Gott sieht nämlich, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann sieht er nämlich dich, wenn er anguckt, sieht er Jesus. Und das finde ich so gut, weil oft, wir sind Menschen, wir sind auf dieser Welt, es passieren Dinge, unsere Seele macht Sachen und man kann sagen, oh nein, und irgendwas ist schon wieder irgendwie schiefgelaufen. Aber denk wirklich an dieses Bild, wenn Gott dich anschaut, sieht er Jesus, den makellosen, den perfekten, den geliebten, wunderbaren Sohn. Deswegen lass dir nie mehr einreden vom Feind, dass du zu schlecht bist, in Gottes Gegenwart zu kommen oder dass du irgendwas falsch gemacht hast oder oh, guck mal, was gestern passiert ist. Lass es. Glaub diesen Käse nicht. Weil ich habe es auch schon mal in einem Intensivabend gesagt. Ich habe dieses Wort mal auf Instagram gelesen. Ja, manchmal ist noch gute Sache im Internet. Religion sagt, I messed up, my dad is going to kill me. Also ich habe es vermasselt, mein Papa bringt mich um. Aber als Sohn kannst du sagen, I messed up, I need to call my dad. Ich habe es vermasselt, ich muss meinen Papa anrufen. Und das ist unser Standpunkt nämlich. Genau, dann zurück zum Glaubensbuilding. Und zwar 2. Thessaloniker 1,3. Liebe Brüder, wir hören nicht auf, Gott für euch zu danken. Und das ist nur richtig so, denn wir sind unendlich dankbar, dass euer Glaube immer stärker wird und eure Liebe zueinander wächst. Das heißt, unser Glaube kann stärker werden. Ja, und wie machen wir das? Wie kann unser Glaube stärker werden? Wie kann unser Glaube wachsen? Das ist wie so ein Muskel, das haben wir ja auch schon mal gehört. Unser Glaube ist wie ein Muskel. Wenn wir ihn anwenden, dann wächst er. Wenn wir Muskeln nicht anwenden, dann werden sie schlaff. Ja, da kennt sich jemand aus, sehr gut. Ich habe das auch mal rausgegoogelt. Und zwar das optimale Training für Muskelaufbau. Die mechanische Spannung ist einer der wichtigsten Aspekte bei der trainingsinduzierten Hypertrophie. Hypertrophie heißt Größenzunahme von Gewebe und das wollen wir ja. Mechanosensoren sind sensitiv für die Intensität als auch für die Dauer der mechanischen Belastung. Um einen trainingswirksamen Reiz zu generieren, muss die Belastungsintensität hoch genug sein. Die Trainingssteuerung im Krafttraining erfolgt über die Belastungsnormative Intensität, Umfang, Dichte und Häufigkeit. So, es heißt zusammengefasst, der physische Muskel wächst, wenn du durch regelmäßig hohe mechanische Belastung. Beispiel, du gehst dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, setzt dich in die Maschine, machst die Übungen und der Muskel wird wachsen. Soweit richtig? Okay, gut, super, perfekt. Eine gute Nachricht, deinen geistlichen Muskel, da musst du nicht ins Fitnessstudio, sondern du kannst ihn ganz, ganz entspannt zu Hause in deinem normalen Leben trainieren. Weil wir kommen nämlich in unserem Leben immer wieder in schwierige Situationen, habe ich festgestellt. Wichtig daran ist, auch wie wir es am Donnerstag schon gehört haben, Gott schickt dich in keine schwierigen Situationen. Ein guter Papa, der lässt dich nicht ins offene Messer laufen. Und das macht Gott genauso wenig. Aber wir leben einfach in dieser Welt. Wir haben ein Leben, wir leben mit anderen Menschen zusammen, wir haben eine Familie, wir haben Freunde, wir haben Arbeitsplätze. Und da kann natürlich schon mal eine schwierige Situation auftauchen, habe ich festgestellt. Auch unter Geschwistern habe ich mir hören sagen lassen, dass es passiert. Ja, ich weiß, das ist kaum zu glauben, aber... Und es gibt in dieser geistlichen Welt, auf dieser Erde, auch einen Herrscher, der dich nicht mag, der dich zu Fall bringen will und zerstören möchte. Der kann natürlich auch so schwierige Situationen hervorrufen. Oder auch unsere Seele hat das Potenzial, uns ab und zu in schwierige Situationen zu manövrieren, habe ich festgestellt. Hat das auch schon mal jemand festgestellt? Ja. Okay, zwei. Gut, schön. Ich bin nicht allein. Genau. Jetzt ist die Frage, wieso lässt Gott diese Situation überhaupt zu? Das ist also diese gängige Frage, was eigentlich viele auf der Welt stellen, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Warum lässt Gott es zu? Und da habe ich eine Gegenfrage dazu. Wie wächst ein Kind zu einem Erwachsenen heran? Man kann ja zum Beispiel ein Kind, wenn es jetzt groß wird, kann man es ja auf ein weiches Sofa setzen, man kann ihm alles bringen zum Essen und Trinken, man kann ihm jeden Wunsch vom Lippen ablesen, jede Entscheidung abnehmen, man kann ihn ja mit der Senftür zur Schule tragen. Ich weiß nicht, vielleicht war das, Leute. Also, man kann auch, wenn er einen Konflikt mit Freunden hat, kann man sich da einmischen und man kann ihm alles geben, was er will. Also ich weiß noch, als ich damals ans Christkind geschrieben habe, dann hatte ich so eine halbe DIN A4-Seite an Geschenkwünschen. Ich weiß ja nicht, ob jemand das mal alles bekommen hat, ich nicht. Genau. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass ihr wisst, alle ihr lacht und es ist keine gute Erziehung. So erzieht man einfach kein Kind. Eine gute Erziehung ist wirklich die Gewissheit, ein wunderbares Zuhause zu haben, dass deine Eltern dich lieben und dass sie alle Zeit ihr Möglichstes für dich machen und alles für dich geben werden. Aber du musst trotzdem im Haushalt mithelfen, du musst lernen, mit deinem Taschengeld umzugehen, du musst vielleicht Zeitungen austragen, um dir was Größeres zu finanzieren. Du musst vielleicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren, auch wenn es regnet. Wenn du einen Fehler machst, dann wirst du in Liebe zurechtgewiesen. Wenn du vielleicht irgendwie einen Streit mit deinen Freunden angefangen hast, dann sagt dein Papa dir auch mal, vielleicht liegt es ja an dir. Genau, und so ist eigentlich eine gute Erziehung. Das heißt, Gott schickt dir keine schwierigen Situationen oder wie ich vorhin gesagt habe, lässt dich ins offene Messer laufen. Aber in diesen Situationen hast du einfach diese Möglichkeit, in die Reihen zu gehen, um zu lernen und zu wachsen. Genau, zurück zum Muskel. Muss ich kurz umschalten? So, genau. Um Muskelwachstum hervorzurufen, werden klassischerweise Trainingsgewichte im Bereich zwischen 60% und 80% der Maximalkraft bewegt. In diesen Intensitätsbereichen werden normalerweise 8 bis 15 Wiederholungen erreicht, bis der Muskel erschöpft ist. Und ich glaube, dass Gott sich auch an diese Regel hält und dass er uns nicht wirklich mehr als 60% bis 80% auferlegt, weil wir deswegen eben stemmen können. Manchmal kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen im Peak drüber ist, aber dann meistens auch nur kurz, habe ich festgestellt, einfach zu zeigen, hey, du kannst das. Ich hatte das im Fitnessstudio, mein Trainer, weil ich habe immer so 20 Kilo so mit einer Hand gemacht und es ging ganz gut, ich habe gefasselt dem zu und dann sagt man, jetzt machst du 40. Und ich so, nein. Und er so, doch. Und ich so, nein. Okay, das ging ein bisschen länger, diese Diskussion, dann habe ich 40 gemacht und dann habe ich mal die so, nein, das ist so schwer und das geht gar nicht, das kann ich nicht. Und er so, du diskutierst mit mir, wer du das machst. Also es muss schon funktionieren. Und ich so, ja, stimmt, okay. Und dann haben wir das bis 50 bis 60 Kilo gemacht. Dann ging es halt nur noch in eins, aber es ging. Das heißt, ich meine, mit 40 Kilo war es schon echt schwer, aber da ist wirklich noch Luft nach oben. Das heißt, wenn du denkst, okay, ich kann nicht mehr, da ist noch Luft nach oben. Es steht auch in 1. Korinther 10, 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, er wird dir nie mehr geben, als du wirklich tragen kannst. Und da können wir uns völlig drauf stellen. Ja, und jetzt kommt es zum Trainingsplan in diesen Fällen. Wenn wir wirklich in diesen Situationen sind, entscheide dich, deinen Glauben einzusetzen. Und bei einem Glaubensmuskel ist wie beim Fitnessstudio auch wichtig, dass man beginnt, sich selber zu bewegen. Weil du kannst zwar ein Fitnessmitglied sein und nicht hingehen, du kannst ein Mitglied sein und reingehen und ratschen, da habe ich auch schon Leute gesehen. Du kannst dich aber auch, die treffen sich da so im Eckchen und dann sprechen sie miteinander, das ist sehr nett. Aber wir müssen uns wirklich in die Maschine setzen und wirklich anfangen zu arbeiten. Und es ist einfach, wenn wir Situationen in unserem Leben haben, dann will ich dir wirklich zusprechen, greif sie an. Greif sie an und sag, okay, ich nehme jetzt meinen Glauben da in Angriff und ich gehe mit meinem Glauben in dieser Situation voran. Und es ist auch so, dass wir uns selber bewegen müssen. Wir haben zwar Geschwister, beziehungsweise im Fitnessstudio gibt es auch dieses Spotting, heißt es. Das heißt, wenn ich in einer Maschine bin und ich habe ein Gewicht, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich das wirklich maximal schaffen kann, dann stellt sich jemand neben dich und gibt quasi Acht. Und wenn du wirklich jetzt diesen letzten Zentimeter nicht mehr hochkriegst, dann greift der ein und hebt dich quasi nochmal hoch. Und genau dafür sind deine Geschwister da in der Gemeinde. Das heißt, du setzt wirklich deinen eigenen Glauben ein. Du machst es mit dem Herrn. Du sagst, okay, ich gehe jetzt da rein. Ich gebe da Gas. Aber wenn du wirklich siehst, oder wenn deine Geschwister sehen, dass du sagst, okay, ich schaffe diesen letzten 5 Zentimeter nicht mehr, dann sind die an deiner Seite, um dich wirklich hochzuheben und zu unterstützen. Halleluja. Genau, und der Glaube ist in dir, wie es auch in der Bibel steht. Und das ist manchmal, wenn wir sagen, oh Herr, ich habe keinen Glauben, dann sag, nein, der Glaube ist in mir. Und wenn du sagst, mir fehlt was, dann zieh ihn dir. Dann sag, Herr, danke für mehr Glauben, ich zieh es mir, weil das steht dir zur Verfügung, du hast jederzeit Zugriff dazu und du musst wirklich nur zugreifen. Wichtig ist auch, nimm Autorität über Gedanken des Unglaubens in der Situation. Weil manchmal ist es so, das schaffst du nie oder wie soll das werden und da gibt es ja überhaupt gar keine Aussicht und ja, dann sag wirklich in Jesu Namen Schluss mit diesen Gedanken. Ich entscheide mich jetzt, diesen Käse nicht mehr zu denken, sondern ich sag, der Herr hat es in der Hand. Jesus liebt mich, Jesus packt jede Situation und ich mit ihm schon zweimal. Genau. und harre aus in den Situationen in der Gewissheit, dass der Sieg wirklich da ist. Also der Herr hat für dich Sieg. Er hat kein grabbewachendes Verlierer-Loser-Leben für dich, sondern er hat ein Siegerleben für dich, weil der Sieger lebt in dir und du hast den Sieg. Halleluja. Genau. Und dann möchte ich einfach mit Hebräer 11,1 schließen. Und zwar, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das heißt, du hast wirklich eine feste Zuversicht im Glauben und du zweifelst nicht, egal wie es ausschaut. Amen. Super. Also, sag mal zu deinem Nachbarn, herzlich willkommen im Fitnessstudio. Halleluja. Und das passt gut, das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe ja, wenn ihr euch richtig daran erinnert, vor 4 Wochen habe ich euch ja eine Challenge gegeben. Wer erinnert sich noch an die Challenge? Okay. Ja, das sind aber nicht so arg viele. Wo wart ihr? Sie haben es geflissentlich vergessen, weil sie wissen schon, was jetzt kommt. Also die Challenge war, dass ich euch herausgefordert habe, über 21 Tage, weil das die Neurologen sagen, dass man in 21 Tagen eine neue Gewohnheit etabliert in seinem Leben. Und ich hatte gesagt, über 21 Tage nutzt jeden Tag eine bestimmte Zeit, ein bestimmtes Zeitfenster, nehmt euch eine bestimmte Zeit jeden Tag, wo er wirklich für Gott investiert, wo er ihn preist und lobt und wo er dann auch, und das war ganz wichtig an der Challenge, wo er dann wirklich eure Seele vor ihm zur Ruhe bringt, sodass ihr euch von seiner Gegenwart imprägnieren lassen könnt und von ihm hören könnt. Okay, 21 Tage. Jetzt sind schon 4 Wochen rum, weil letzte Woche hatten wir Jubiläum, deswegen konnte ich letzte Woche es nicht abfragen. Und deswegen heute Morgen hier, wer hat alles die Challenge angenommen? Okay, ich dürfte sie doch runternehmen. Ich möchte einfach mal hören, wer von euch, weil ich glaube, dass andere auch noch mit einsteigen werden und ermutigt sein werden, einfach von dem, was sich verändert hat. Weil ich glaube, ich habe euch ja das letzte Mal gesagt, wenn ihr das 21 Tage tut, dann werdet ihr eine Veränderung in eurem Leben merken. Und deswegen ganz kurz, möchte ich einfach kurz fragen, wer möchte kurz ein Zeugnis geben, was sich in seinem geistlichen Leben, in seinem Leben verändert hat, dadurch, dass er diese Challenge angenommen hat. Hand hoch. Okay. Wer noch? Okay. Kommt einfach mal schnell nach vorne und ich frage euch einfach kurz einen nach den anderen. Einfach alle, die sich gemeldet haben, kommt ganz schnell nach vorne und ich frage euch einen nach dem anderen, was hat sich verändert in eurem Leben? Okay. Gut. Was hat sich verändert in deinem Leben? Also, dass ich nicht denke, dass es meine Gedanken sind, sondern dass ich merke wirklich, dass da was von oben eigentlich kommt. Also Aha. Vorher habe ich immer gedacht, das sind meine Gedanken. Mhm. Also wenn du Impulse hattest einfach, soll ich mal ein Beispiel oder? Mhm. Mhm. Yeah. Ja. Also ich war einkaufen zum Beispiel und meine Tochter wird mich jetzt umbringen, aber dann habe ich gedacht, kam auf einmal Mikrofasertücher und dann habe ich gedacht, was soll ich mit Mikrofaser? Ich habe doch zu Hause. Und dann hieß es, nein, Mikrofasertücher. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe doch zu Hause Mikrofaser. Und dann habe ich gedacht, ja, mein Gott, dann nehme ich halt jetzt Mikrofaser. Weil ich immer gemerkt habe, wenn ich das nicht so mache, was in meinem Kopf so mir angedeutet ist, dann habe ich später mal gedacht, mein Gott, hätte ich bloß. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann nehme ich Mikrofaser. Dann habe ich mit Absicht, also 5, 6 verschiedene. Ja. Ich komme nach Hause. Dann denke ich, das riecht so verbrannt. Meine Güte, was ist denn hier? Aber ich habe es gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, gut, meine Tochter hat wahrscheinlich irgendwas versucht zu kochen. Dann bin ich nicht losgegangen. Und dann sagt sie zu mir, ja, Mama, ich muss dir was sagen. Und sie hat sich selber aufgenommen zu Hause. Sie hat sogar auf dem Video, ich weiß nicht, ob sie es gibt aufs Video. Ja. Sie hat versucht zum Kochen. Jetzt ist irgendwie Öl auf die Platte. Oh. Und sie hat versucht zu löschen. Aha. Und hat mein Mikrofasertuch kaputt gemacht. Genau. Und das hat, also die hat noch Glück gehabt, dass es nicht auch noch angefangen hat zum Brennen. Dann hat sie das nächste und war gut. Auf jeden Fall, ich habe Mikrofasertücher gebraucht. Halleluja. Amen. Das ist das Reden Gottes. Und du hast erlebt, einfach dadurch, dass du einfach diese Zeit mit Gott jeden Tag verbracht hast, bist du einfach sensibler geworden, seine Stimme zu hören und mehr darauf einzugehen, auf diese Impulse. Super. Amen. Wer von euch hat es noch erlebt, so ähnlich? Also ich meine jetzt nicht mit Mikrofasertüchern, sondern... Okay. Wer hat es ja auch erlebt, dass du genau auf die Stimme Gottes hörst? Ja, okay, super. Okay, wunderbar. Okay, pass mal auf, wo ist denn die Ellen? Die Ellen hat mir auch ein super Zeugnis geschrieben. Ellen mit der Geige, wo bist du? Komm mal ganz kurz, erzähl mal, was sich bei dir verändert, weil sie hat mir schon ein Zeugnis geschrieben, was sich verändert hat durch, durch das Annehmen der Challenge. Erzähl du mal ganz kurz. Ja, jetzt habe ich gedacht, ich muss nicht erzählen, aber gut, ich habe es ja geschrieben. So geht es, ja, das ist eine Überraschung. Genau. Ja, es geht um den Blick Gottes, um das sich gesehen fühlen, also nicht bloß sich gesehen wissen, sondern ich habe einfach den Blick Gottes mehr auf mir gespürt und auch differenzierter gespürt. Also guckt er jetzt mal aufmunternd oder liebevoll oder ein bisschen. Das heißt, du hast einfach sein Gesicht gesehen? Ja, oder? Also das Gesicht, also einfach die Augen, der Ausdruck der Augen. Ich habe eigentlich kein Gesicht gesehen, aber die Augen, die waren einfach klarer da, klarer wahrnehmbar. Ja, ja. Mhm. Okay, Halleluja. Jetzt ruft er schon an. Ja, gut, so schnell geht's. Amen. Halleluja. Habe ich noch mehr geschrieben? Oder? Amen. Ja, preist den Herrn. Super. Das heißt, sie hat einfach sich mehr von Gott wahrgenommen gefühlt. Poli, erzähl du mal. Ich mache einfach mal so. Ich lasse mich einfach so vom Geist leiten. Was hat sich bei dir verändert? Für mich würde ich sagen, mit der Zeit, ich merke, ich habe das nicht komplett 100% geschafft, aber ich merke mit der Zeit halt, dass ich im Wort tiefer reingehe. Ich merke halt so, dass Gott auch Sachen offenbart von verschiedenen Stellen. Mhm. Und ich merke, dass die Ruhe da ist, ja, die Friede Gottes, da kommt mehr und mehr. Und jedes Mal, wenn ich mich bewege oder ins Auto fahre, kommt halt so, ja, Slow Price, das Wort Gottes. Und das kommt halt mehr und mehr. Und da bin ich halt so ganz froh, dass ich da auch ranwachsen konnte. Amen. Super. Sehr schön. Okay. Erzähl du noch, ja, also ganz kurz. Du kannst wieder hinterher. Ich habe auch nicht ganz, also 100% geschafft, aber ich habe mir meinen Klingelton als erstes morgens zum Aufstehen mit dem Lied von Irina, komm hier rauf, ich komme zum Thron der Gnade. Und da fing es schon an und es war für mich schon in den Lobpreis reinzukommen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe vom Frieden her viel mehr Frieden noch. Mhm. Und auch das Dranbleiben, dass Gott da gesagt hat, nee, geh durch, bleib dran. Und, und was ich auch total klasse finde, ich gehe voller Freude aus dem Haus und höre auch dann so die Stimme Gottes mehr. Ja. Mhm. Und bis dahin, dass ich einfach vom Frühstück beim letzten Schultag hatte ich noch 2 Bananen übrig und meine Freundin, die neben mit dem Auto parkte, sagte der Herr so, leg's ihr ins Auto. Und ich so, das Auto ist doch abgeschlossen und guck so hin und denk, naja, probier's mal. Und dann war das Auto offen und ich lege ihr die Bananen rein und sie schreibt mir nachher, wie super ist das denn? Ich hatte keinen mehr zu Hause. Mhm. Also so Kleinigkeiten, ja, wo es echt toll ist. Also merkt ihr was? Ja. Man wird sensibler wirklich für das Hören der Stimme Gottes. Man erlebt mehr, dass er real ist. Man erlebt mehr, dass er wirklich zu uns redet und dass er sich um die kleinen Details unseres Lebens kümmert. Ja, absolut. Stark, ja. Super. Was hat sich bei dir verändert? Also ich hatte ganz starke Angriffe mit den Feinden. Also mit dem Mächte der Finsternis. Okay. Und da habe ich gelernt aus der Predigt von der Irina, dass man die in Autorität aufnehmen soll und halt in die Offensive gehen und mit dieser Mächte zu kämpfen. Ja. Und dann habe ich gelesen, tiefer auch in die Bibel, wie halt Jesus uns vorschlägt, gegen die Mächte zu kämpfen. Ja. Und da habe ich die ganze Woche gekämpft und ich habe den Sieg. Und dann habe ich auch die Unterscheidungs, die Stimme zu hören, Unterscheidung, was kommt von Gott und was kommt von Feind. Ja. Und das konnte ich unterscheiden. Amen. Und da habe ich den Sieg. Halleluja. Super. Hans-Gerd. Ja, ich mache sehr oft 3 oder 4 Dinge gleichzeitig im Kopf. Mhm. Da rattert's und tut's und macht's. Und ich habe bewusst jetzt mal vor dieser Zeit die Entscheidung getroffen, alles nacheinander zu machen und immer wieder Auszeit zu nehmen und zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und ich lade bewusst die Herrlichkeit Gottes ein. Mhm. Also ich sage, jetzt ist Zeit für Herrlichkeit Gottes. Mhm. Und ich merke, wie trotzdem alles läuft. Mhm. Und ich wache morgens auf und das sind Lobpreislieder, nicht mehr Rolling Stones und irgendwas, sondern einfach Lobpreislieder jeden Morgen. Das ist so wunderbar. Halleluja. Also das ist ein Shift wirklich da. Amen. Super. Halleluja. Ja. In der Ruhe ist die Kraft. Amen. In der Ruhe ist die Kraft. Das ist so. Halleluja. Und ihr Lieben, ich möchte jetzt heute Morgen möchte ich beginnen mit einer, das wird eine Serie werden, weil wir werden heute da nicht fertig werden, aber ich möchte heute damit beginnen über das, ich nenne es das Manifest von Jesus für ein glückliches und erfülltes Leben. Darüber möchte ich sprechen. Das Manifest von Jesus. Wer weiß, wo das Manifest von Jesus für ein glückliches und erfülltes Leben steht? In der Bibel, ja, das ist schon mal richtig, ja. Das ist schon mal gut, vielleicht können wir so ein bisschen mehr eingrenzen. Neues Testament ist noch besser, ja. Richtig. Da, ich habe es gehört. Bergpredigt. Die Bergpredigt, weil beziehungsweise die Bergpredigt, ich muss es noch mehr eingrenzen, das ist ein Teil der Bergpredigt, die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen, weil die Seligpreisungen, und du findest sie in Matthäus 5, 1 bis 12 und ein bisschen in kürzerer Variante findest du sie in Lukas 6, 20 bis 23, kannst du sie nachlesen. Aber die Seligpreisungen, jede einzelne der Seligpreisungen beginnt ja mit der Verheißung von Jesus, mit dem Zuspruch von Jesus, glückselig ist. Amen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus sagt, das ist der Weg zu einem glückseligen Leben. Wer diese und das, was er dann beschreibt, sind eigentlich, ich sag mal, Herzenshaltungen, Grundeinstellungen des Herzens. Wer diese Grundeinstellungen des Herzens kultiviert in seinem Leben, der wird glückselig sein. Amen. Wie viele von euch wollen glückselig sein? Okay, ja. Da sagt jetzt niemand nein, ne? Halleluja. Das griechische Wort für glückselig heißt Makarios. Und Makarios kann man definieren, nach dem Lexikon definieren. Makarios heißt ein Mensch, der zufrieden und mit sich und Gott im Einklang ist. Also ein Mensch, der zufrieden, sagen wir mal zufrieden und mit sich und Gott im Einklang ist. Das ist ein Mensch, der Makarios ist, der also glückselig ist, nach der Aussage von Jesus. Und Jesus hat uns dieses Manifest gegeben, diesen sozusagen diesen Wegweiser, wie wir diesen Zustand, ich sag mal, erreichen oder besser gesagt, wie wir in diesem Zustand leben und wie wir in diesem Zustand bleiben. Amen. Und wir wollen uns diese, ich sag mal, ich nenne es mal die Grundverheißungen von Jesus für ein glückseliges Leben. Wir wollen uns jede einzelne dieser Grundverheißungen von Jesus anschauen und dann wollen wir uns hoffentlich entscheiden, Raum für diese Grundverheißung oder für das zu machen, was er sagt, was die Voraussetzung für diese Grundverheißung ist und dann im Glauben auch tatsächlich diese Verheißung von Jesus für unser Leben ergreifen. Amen, weil es sind Verheißungen. Es sind Verheißungen. Okay, also ich möchte dich ermutigen, die nächsten Wochen, ich will jetzt nicht sagen, es ist die nächste Challenge, aber wenn du deine Zeit mit Gott hast, dann nutz doch auch mal zwischendurch die Zeit und meditiere mal ein bisschen über den Seligpreisungen, ja, weil das sind die Grundverheißungen, das sind wunderbare Verheißungen, die dich den Weg zur Glückseligkeit führen. Wir beginnen heute Morgen mit der ersten Grundverheißung von Jesus. Ich beginne einfach Matthäus 5, Vers 1. Wo es heißt, als er aber, also Jesus, die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, deswegen heißt es Bergpredigt, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, und jetzt beginnt's: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Amen. Jetzt müssen wir gleich zum Anfang, um das richtig zu verstehen, müssen wir gleich zum Anfang so eine Verdrehung beseitigen, die so im Volksmund oft gemacht wird. Es wird ja so oft so sarkastisch dann benutzt, diese Verheißung wird dann gesagt, ja, selig sind die geistig Armen. So, ja. So nach dem Motto, also wer ein bisschen dümmer ist, hat es besser im Leben oder so irgendwas. Ja. Das ist aber überhaupt nicht das, was hier gemeint ist, auch von der Wortbedeutung her, überhaupt nicht. Es heißt ja auch nicht, glückselig sind die geistig Armen oder die Armen, die geistig Armen, sondern es geht um den Geist, also es geht um geistlich. Ja. Man müsste eigentlich, wenn man es, der Bedeutung nach ausführlicher wiedergeben würde, müsste man eigentlich übersetzen und sagen, glückselig sind, die arm sind vor Gott und es wissen. Und es gibt auch eine Übersetzung, die es so wiedergibt. Andere Übersetzungen, ich lese euch mal ein paar andere Übersetzungen, Hoffnung für alle zum Beispiel, sagt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Oder Neues Leben Übersetzung. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Okay, jetzt kriegt es eine ganz andere Bedeutung. Ne? Und dann, die, auch eine interessante Übersetzung, das Buch, heißt das Buch Übersetzung, heißt, wahres Glück haben alle, die immer mehr vom Geist Gottes erleben möchten. Gerade für sie bricht Gottes mächtige Gegenwart sich Bahn in dieser Welt. Amen. Mit anderen Worten, Jesus erklärt ein Herz für glückselig, das sich ganz tief in seinem Innersten seiner Bedürftigkeit nach mehr von Gott bewusst ist. Amen. Das ganz tief in seinem Inneren sich bewusst ist, ich brauche Gott unbedingt. Das in seinem Herzen diesen, ich sage auch mal, diesen Hunger kultiviert. Ja, weißt du, manchmal musst du diesen Hunger kultivieren. Wir werden so schnell satt. Wir erleben was mit Gott, wir erleben vielleicht auch einen Segen, wir erleben einen Durchbruch in unserem Leben, wir erleben gute Dinge und schon sind wir satt und denken, wir brauchen Gott nicht. Das ist unsere Situation insgesamt in unserem Land. Über Jahrzehnte hat Gott uns gesegnet in unserem Land mit materiellem Wohlstand und Frieden, äußerem Frieden. Und viele Menschen sind schlicht und einfach satt geworden und denken nicht mehr, dass sie Gott brauchen. Aber das ist ein absoluter Trugschluss. Und es ist der sichere Weg ins Unglück. Weil Jesus hat gesagt, glücklich sind die, die sich dessen bewusst sind und bewusst bleiben, dass sie Gott unbedingt brauchen. Ein solches Herz, sagt er, wird Gott erleben. Ihnen gehört das Himmelreich. Mit anderen Worten, die werden das Reich Gottes erleben. Weißt du, Hunger oder das Bewusstsein, bedürftig zu sein vor Gott, fühlt sich für die Seele nicht immer gut an in dem Moment. Ich weiß, die allerersten Jahre, wo ich zu Gott kam, bin ja nicht in der christlichen Gemeinde zu Gott gekommen, sondern habe selber für mich in meinem Herzen in einer Nacht begonnen, zu Gott zu schreien und zu sagen, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann hilf mir. Und es hat ungefähr 2 Jahre gedauert, bis ich die ersten Christen kennengelernt habe danach. Aber in meinem Herzen war dieser totale Hunger jeden Tag ab diesem Moment, weil ich habe gespürt, tatsächlich, dieser Gott ist real und ich muss ihn kennenlernen. Das wusste ich, nachdem ich das erste Mal geschrien hatte, Herr, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann hilf mir. Danach wusste ich, diesen Gott muss ich kennenlernen, obwohl ich ihn nicht kannte. Und ich wusste damals auch nichts groß von Jesus und auch nichts von der Bibel, aber ich wusste, dieser Gott ist real. Und jeden Tag habe ich mich ausgestreckt und wirklich in der Not meiner Seele. Und ich dachte damals, ja, okay, ich habe halt einfach viele Nöte. Aber weißt du, es war einfach dieser Hunger nach Gott. Und es hat sich nicht immer gut angefühlt. Verstehst du, dieser Zustand des Herzens. Aber gleichzeitig habe ich erlebt, wenn ich einfach diesen Hunger kultiviere in meinem Herzen, dann wird es immer besser in meinem Leben. Dann kommen Durchbrüche. Dann beginne ich und ich habe begonnen, die ersten Wunder zu erleben in meinem Leben. Die ersten Durchbrüche zu erleben in meinem Leben. Und Schritt für Schritt habe ich gemerkt, ja, wenn ich diesen Hunger kultiviere, dann gehört mir tatsächlich das Himmelreich. So hätte ich es damals noch nicht ausgedrückt. Aber das war das, was ich erlebt habe. Gottes Gegenwart ist mehr und mehr in mein Leben gekommen, ohne dass ich überhaupt wusste, wie man Gottes Gegenwart definiert oder irgendwelche theologischen Grundvoraussetzungen hatte. Aber Gottes Gegenwart kam einfach mehr und mehr in mein Leben, einfach weil da dieser Hunger war. Und jetzt sage ich dir, diese Zeit war für mein Leben so prägend, dass ich da in dieser Zeit gelernt habe, dass das Wichtigste in meinem Leben ist, diesen Hunger am Leben zu halten. Amen. Und nicht dann, wenn die Dinge im Äußeren scheinbar gut laufen, wieder diesen Hunger zur Seite zu legen. Weil dieser Hunger ist nicht umstandsabhängig. Jesus schreibt nicht, sagt nicht, glückselig sind die, wenn sie in Not sind, zu Gott schreien. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, glückselig sind die, die sich immer dessen bewusst sind, dass sie Gott unbedingt brauchen. Glückselig sind die, die diesen Hunger radikal, sage ich mal, in ihrem Herzen kultivieren und sich ausstrecken mit dieser Entschiedenheit, mehr von Gott zu wollen. Wir von euch wollen mehr von Gott in ihrem Leben. Halleluja. Weißt du, und du kannst es so und so sagen, du kannst sagen, ja, mehr von Gott ist immer gut. Okay, Herr, du weißt ja, wo ich bin. Ja, das ist, was Sabrina vorher gesagt hat, du kannst in der Fitnessstudio-Ecke stehen und schwatzen und denken, die Muskeln werden auch so dicker, du bist ja im Fitnessstudio. Und so kannst du sagen, ja, okay, Herr, mehr von dir, das ist gut, du weißt ja, wo ich bin und du weißt ja auch, dass ich mehr will. Oder aber du kannst tatsächlich diese Herzenshaltung aktiv kultivieren. Und darum geht es, Jesus. Weil er sagt, glückselig bist du, wenn du diese Herzenshaltung in deinem Leben immer wieder neu aktiv kultivierst und sagst, Jesus, ich brauche dich verzweifelt. Ich brauche verzweifelt mehr von dir. Vielleicht fällt dir in dem Moment keine konkrete Not ein, die du jetzt vielleicht persönlich hast. Aber ich sag dir, du lebst in einer Welt, in der es so viele Nöte gibt und so viele Probleme gibt, dass ganz sicher, selbst wenn du momentan vielleicht sagst, ich habe jetzt eigentlich gerade kein Problem, dann gibt es genügend Dinge in deiner Umgebung, für die du mehr von Gott brauchen kannst. Amen. Amen. Mehr von Gott in deiner Familie, mehr von Gott in deiner Ehe, mehr von Gott in deiner Arbeit, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Firma, wo auch immer, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt, wo auch immer. Wir brauchen alle verzweifelt mehr von Gott. Das ist die Realität. Amen. Halleluja. Es heißt, du verbindest dich sozusagen mit dieser Herzenshaltung des Hungers nach Gott. Amen. Und das Zweite, was du tust, ist, du verbindest dich mit dieser Verheißung von Jesus. Wie verbindet man sich mit einer Verheißung von Jesus? Durch Glauben. Amen. Wenn Jesus sagt, glückselig sind die, die arm sind im Geist und des Wissens, jetzt übersetze ich es mal so, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Dann kannst du in dem Moment, wo du dich bewusst ausstreckst und sagst, Herr, mehr von dir in dieser Situation, mehr von dir in meinem Leben, ich brauche mehr von dir. Dann kannst du in dem Moment, wo du dich nach ihm ausstreckst mit diesem Hunger, kannst du bereits wieder im Glauben ergreifen, dass das, wonach du dich ausstreckst, tatsächlich kommt. Weil dir gehört das Himmelreich, sagt Jesus. Das sagt nicht ich, sondern Jesus sagt, Melanie, wenn du hungrig bist nach Gott, gehört dir das Himmelreich. Helga, wenn du hungrig bist nach Gott, gehört dir das Himmelreich. Helmut, wenn du hungrig bist nach Gott, dann gehört dir das Himmelreich. Das ist so, das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Amen. Das heißt, es kommt in dein Leben. Wenn du diesen Hunger hast, dann kommt es. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn du hungrig bist, dann kommt es. Matthäus 21, Vers 22, da heißt es, alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Amen. Das heißt, nach der Verheißung von Jesus müssen immer Hunger und Glaube zusammenkommen. Hunger und Glaube. Das musst ihr merken, die Kombi musst ihr merken. Hunger und Glaube. Der göttliche Hunger streckt sich immer im Glauben aus. Verstehst du? Der heult nicht Gott die Ohren voll im Jammerton und sagt, oh Herr, du siehst ja, wie schlimm alles ist und wie furchtbar und jetzt mach doch mal was. Nein, der sagt, Herr, ich brauche einfach unbedingt mehr von dir und ich danke dir für deine Verheißung. Wenn ich mich ausstrecke nach dir, dann gehört mir das Himmelreich. Also ziehe ich das an mich. Es wird angezogen sozusagen. Die Durchsetzung des Reiches Gottes wird angezogen in meinem Leben. Amen. Halleluja. Matthäus 11, 12 ist auch eine gute Bibelstelle dazu. Da sagt Jesus, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Das ist interessant. Ja, er meint damit nicht physische Gewalt, ja, ist klar. Sondern er meint damit die mit diesem entschiedenen Hunger, die arm sind im Geist und es wissen, die ich sag mal, Gott keine Ruhe lassen mit ihrem Hunger und mit ihrem Glauben. Und sagen, Herr. Amen. Verbinde dich gerade mal jetzt einfach mit diesem Geist. Weißt du, das ist ein Geist. Das ist ein Geist des Hungers und des Glaubens. Ja, es ist der Heilige Geist, der das bewirkt in uns. Es ist Gottes Geist. Er bewirkt in uns diesen Hunger. Halleluja. Danke, Jesus. Oi, oi, oi. Weißt du, diese Entschiedenheit bedeutet, dass du alles auf diese eine Karte setzt. Dass du alles auf diesen Punkt konzentrierst. Also da ist dann kein Wenn und Aber mehr, so, oh ja gut, aber wenn es nicht funktioniert, habe ich auch noch einen Plan. Nein, nein. Du brauchst Gott in deiner Situation. Ja, Natürlich, es gibt in dieser Welt so viele Dinge, die dir Hilfe versprechen und wo auch durchaus was bewirken können. Es gibt Ärzte und es gibt dieses und jenes und Berater und Psychologen und keine Ahnung, Experten für alles Mögliche. Aber ich sage, am Ende des Tages, ohne Gott, kommst du nicht wirklich weiter. Amen. Da kommst du von einem zum anderen. Der Experte sagt das, dann machst du das und dann stellt man fest, ah, aber das hat man leider übersehen, jetzt haben wir diese Nebenwirkung, jetzt brauchen wir einen neuen Experten, der uns erklärt, wie wir die Nebenwirkung wegbringen. Aber wenn Gott, wenn Gottes Himmelreich durchbricht, dann verändert sich wirklich was. Und alles, was es braucht, weil es ist einfach. Ich meine, hier ist niemand, der nicht sich ausstrecken kann nach Gott mit diesem Hunger. Es ist niemand. Du kannst dich einfach entscheiden, zu sagen, jawohl, das ist meine Herzenshaltung. Halleluja. Amen. Also, Gott hat Gewaltiges vor in deinem Leben. Ist dir das bewusst? Gott hat große Pläne für dich. Gott hat große Pläne für unser Land, für deine Umgebung, für Europa. Gott hat große Pläne, Gott hat gute Pläne im Himmel. Aber diese Pläne bleiben oben im Himmel, wenn es hier auf der Erde niemand gibt, der sie runterzieht. Und wie ziehst du sie runter? Indem du dir bewusst machst, du brauchst verzweifelt Gott, du streckst dich aus nach ihm. Und du ziehst die Verheißung Gottes durch Glauben hier nach unten. Amen. Zweite Verheißung, die ich heute mit euch durchgehen möchte, weil die genau dazu passt. Es ist im Grunde genommen nur noch mal eine Ergänzung dazu. Es ist 3 Verse weiter unten, Matthäus 5, Vers 6. Da sagt Jesus, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Andere Übersetzung. Gute Nachrichtübersetzung zum Beispiel, freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger und Durst stillen. Super, hä? Neues Leben Übersetzung. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden im Überfluss erhalten. Auch eine gewaltige Verheißung. Amen. Was ist Gottes Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit ist das Grundprinzip seines Reiches. Gott ist gerecht, das ist seine Eigenschaft, eine seiner Eigenschaften. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Gott ist gerecht. Das heißt, wenn Gottes Gerechtigkeit durchbricht, dann brechen die Maßstäbe, die Prinzipien, die Segnungen seines Reiches durch. Und dabei müssen wir uns bewusst machen, Gottes Gerechtigkeit ist nicht unbedingt immer menschliche Gerechtigkeit. Also Gottes Gerechtigkeitsprinzipien sind teilweise anders wie unsere Vorstellungen. Also ich gebe dir nur mal ein paar Beispiele oder zwei Beispiele vielleicht von den Gleichnissen von Jesus. Das Gleichnis zum Beispiel von den Arbeitern im Weinberg. Ja? Die Arbeiter arbeiten den ganzen Tag und dann eine Stunde vor Ende kommt auch noch einer, arbeitet eine Stunde und am Ende kriegt der, der nur eine Stunde gearbeitet hat, den gleichen Lohn wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Und Jesus sagt, genauso ist es im Reich Gottes. Interessant. Nach menschlichem Gerechtigkeitsempfinden. Oder anderes Beispiel für alle Sozialisten. Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Ja, Matthäus 25. Der 10 Pfund, also jeder hat die gleiche Zahl von Pfunden bekommen, aber der es vermehrt hat auf 10 Pfunde, ist der eine. Und der andere, der hat nur ein Pfund, am Anfang haben sie alle ein Pfund, aber am Ende hat der eine auch nur ein Pfund, weil er es vergraben hat. Und der andere hat 10 Pfund und dann sagt Jesus nicht etwa, okay, der 10 Pfund hat, gibt dem, der ein Pfund hat, was ab. Nein, Jesus sagt, hey, der nur ein Pfund hat, dem wird das auch noch weggenommen und es wird dem gegeben, der 10 Pfund hat. Neulich hat mir ein Freund einen kleinen Witz geschickt. Und hat gesagt, der Witz geht so, pass auf, ich hab mir sogar aufgeschrieben hier irgendwie, Schnellheilung bei Sozialismusinfektion der Kinder. Also wenn deine Kinder mit Sozialismus infiziert sind, lass dein Kind das Badezimmer putzen, wenn es fertig ist, gib ihm 10 Euro dafür, dann nimm ihm 8 Euro wieder weg und gib sie seinen Geschwistern, die nichts gemacht haben. So lange wiederholen, bis die Infektion abgeklungen ist. Okay. Ja, Sozialismus ist eine Ideologie, die nicht mit der Gerechtigkeit Gottes tatsächlich übereinstimmt in diesem Sinne. Verstehst du? Und da, was nicht heißt, dass das Reich Gottes nicht dafür ist, Arme zu stützen und zu stärken und so weiter. Das ist alles keine Frage. Aber weißt du, Gottes Gerechtigkeitsprinzip ist ein bisschen anders. Amen. Aber eins kann ich dir garantieren. Gottes Gerechtigkeit, wenn Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzt, dann ist es am Ende immer für alle Beteiligten richtig und gut. Amen. Vielleicht empfinden Sie es am Anfang ungerecht, aber am Ende ist es für alle Beteiligten gut, weil es Gottes Gerechtigkeit ist. Halleluja. Und um die geht es. Es geht nicht um eine menschliche Gerechtigkeit, sondern es geht um Gottes Gerechtigkeit. Matthäus 6, 33 heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, also alles, was ihr braucht, er spricht davor von dem, was ihr zum Essen braucht und von dem und so weiter, zum Leben und so weiter, Kleidung und so. Und er sagt, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt mit anderen Worten, wenn Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzt, dann werden alle bekommen, was sie brauchen. Wenn Gottes Gerechtigkeit sich in deiner Familie durchsetzt, dann wird deine Ehe funktionieren. Wenn Gottes Gerechtigkeit sich in deiner Familie durchsetzt, dann wird die Beziehung zu den Kindern funktionieren. Wenn Gottes Gerechtigkeit sich in deiner Nachbarschaft oder in deiner Stadt oder in deinem Land durchsetzt, dann wird das Gemeinwesen aufblühen und funktionieren. Weil Gott weiß, wie es geht. Die Menschen haben diese und jene Vorstellung. Sie sagen, oh, das ist aber ungerecht oder das ist aber so. Weißt du, der entscheidende Punkt ist nicht der, was wir denken, sondern der entscheidende Punkt ist der, dass wir sagen, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also Jesus hat es uns vorgemacht und das ist hier das Entscheidende eigentlich, was Jesus sagt. Weißt du, wenn es um seine Gerechtigkeit geht, dann geht es darum, dass wir unseren Willen seinen Willen unterordnen. Darum geht's. Ja, Jesus hat gebetet, hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wenn du willst, dass Gottes Gerechtigkeit in deinem Leben durchbricht, dann ist das erste Gebet, das du beten solltest. Wenn du dich ausstreckst nach Gott, wenn du hungrig bist nach Gott, wenn du glaubst dafür, dass das Reich Gottes sich in deinem Leben durchsetzt, dann sag einfach, Herr, dein Wille in meinem Leben, nichts anderes als dein Wille soll geschehen. Nicht, weißt du, halt nicht an deinen Vorstellungen fest. Auch als Christen, wir beten manchmal falsch, weil wir einfach so unsere Vorstellungen versuchen, Gott überzustülpen. Und wir sagen, Herr, mach das, mach das, mach das, wie wenn er der Laufbursche wäre, um alle unsere Wünsche zu erfüllen. Aber weißt du, Gottes Wege, sagt das Wort Gottes, sind viel höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken, aber sie sind gut und am Ende wird es für uns alle gut. Weißt du, die Tatsache, dass Jesus seinen Willen dem Willen des Vaters untergeordnet hat, hat unsere Erlösung bewirkt. Die Tatsache, dass Jesus in Gethsemane Ja gesagt hat zum Willen des Vaters, und der war in dem Fall wirklich auf den ersten Blick extrem hart, hat aber am Ende dazu geführt, dass er die größte Herrlichkeit erreicht hat, die jemals erreicht werden kann. Amen. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes in ewiger Herrlichkeit. Amen. Aber er hat gebetet, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, der entscheidende Punkt ist der, dass wir beten, dass wir sagen, Vater, nicht mein Wille geschehe. Ja, du kannst es gerade jetzt beten, ja, aber auch hier in diesem Gottesdienst. Weißt du, ich bete immer, ich sage, Vater, nicht mein Programm, nicht mein Wille in diesem Gottesdienst, nicht der Wille von irgendjemand anders, nicht die Wünsche von irgendjemand, sondern dein Reich soll durchbrechen. Wir hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, nach seinen Prinzipien, nach seinem Wirken, nach seiner Kraft, nach der Art und Weise, wie er es tun will. Amen. Streckst du dich aus? Halleluja. Halleluja. Lass uns gerade mal zusammen beten. Weißt du, Gott will, dass wir schwanger werden mit seinem Willen. Also Gott will etwas in uns hineinlegen. Ich glaube auch heute Morgen. Der Bruder Jön hat letzten Sonntag das gepredigt, auch als er beim Jubiläum uns gesegnet hat, hat er davon von dieser geistlichen Schwangerschaft gesprochen. Ja. Und die erste Predigt, die ich ihn habe predigen hören vor 26 Jahren, nachdem er aus dem Gefängnis in China entkommen war, war über geistliche Schwangerschaft. Ja. Und das ist tatsächlich das genau, was diese Verheißung von Jesus aussagen. Weißt du, glückselig sind die hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit. Das sind Leute, die werden schwanger damit, die strecken sich danach aus. Weißt du, Gottes Gerechtigkeit setzt sich nicht in allen Bereichen von heute auf morgen durch. Hast du schon mal gemerkt? Ja. Nicht alles passiert von heute auf morgen. Nur weil du ein Gebet betest, ist plötzlich alles im Land nur noch herrlich und rosig und wunderbar. Aber weißt du, Gott sucht Menschen, die dauerhaft mit diesem Wirken Gottes schwanger gehen. Gott sucht Menschen, die sich dauerhaft ausstrecken, die dauerhaft Hunger haben, die sagen, jawohl, Herr, nicht unser Wille geschehe, nicht unsere Pläne geschehen, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in Deutschland. Oder in der Schweiz, oder in Österreich, oder wo auch immer du zuschaust. Sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Wir unterordnen unseren Willen, seinem Willen. Und wir wollen sehen, weißt du, wir wollen sehen, dass sein Wirken unsere Gesellschaft prägt. Amen. Sein Geist unser Leben prägt. Das beginnt immer mit unserem Leben, verstehst du? Fang nicht an, die ganze Welt zu verändern, wenn du selber nicht bereit bist, dich verändern zu lassen. Weißt du, die allergrößte Gefahr ist, zu wissen, überall zu wissen, was man alles besser machen kann, aber selber nie besser zu werden. Verstehst du, weil es beginnt immer bei uns. Amen. Gott will unser Herz verändern. Halleluja. Weißt du, seine Gerechtigkeit will in deinem Herzen kommen. Vielleicht sind in deinem Herzen noch Gedanken und Strukturen, einfach wie du Dinge siehst, die, von denen du denkst, die sind 100% richtig so und genau so ist es und ich habe es schon immer gewusst und das habe ich erkannt und auch wenn es sonst keiner erkennt, aber ich habe recht. Und Gott sieht es vielleicht alles nochmal ganz anders. Also bist du bereit, dich von ihm prägen zu lassen? Bist du bereit, wirklich diese Entschiedenheit zu haben, dass seine Gerechtigkeit durchkommt? Und dass du zu einem Kanal werden kannst für seine Gerechtigkeit? Also du kannst viel diskutieren und du kannst vieles wissen und besser wissen und so weiter und die besten Argumente haben. Aber am Ende des Tages, weißt du, die Substanz, die wirklich etwas verändert, die ist Gott. Amen. Die hat Gott. Gott hat die Substanz, Gott hat die Power. Der Heilige Geist ist die Kraft. Halleluja, in ihm ist die Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, hat Jesus gesagt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und ihr werdet in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde die Welt auf den Kopf stellen. Als die Apostel kamen in verschiedene Städte, in der Apostelgeschichte heißt es an einer Stelle, da haben sie über sie gesagt, und die, die den ganzen Erdkreis durcheinander bringen, sind auch in unsere Stadt gekommen. Halleluja. Preist den Herrn. Filderstadt ist gesegnet. Preist den Herrn. Amen. Ja, aber nicht nur Filderstadt, sondern weißt du, überall, wo auch immer du hinkommst, wo auch immer du hingehst, weißt du bist kein Durcheinanderbringer im negativen Sinn, aber du bist bestimmt, ein Kanal zu sein für die Gerechtigkeit Gottes, für sein Wirken, nicht menschliche Gerechtigkeit. Und du bist es, ich sag so, du bist dieser Kanal genau in dem Maß, wie du vor Gott stehst und sagst, Herr, ich brauche dich unbedingt, ich brauche dich verzweifelt und ich glaube, dass wenn ich diesen Hunger kultiviere, dass dann dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Und ich sage auch, Herr, nicht mein Wille soll geschehen, nicht auf meine Art und Weise soll es geschehen, sondern dein Wille soll geschehen und auf deine Weise soll es geschehen. Halleluja. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Lass uns mal zusammen beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, es sind immer diese zwei Ebenen, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Das eine ist dein persönliches Leben, in dem er durchbrechen will. Und das andere ist deine Umgebung, deine Nachbarschaft, deine Stadt, deine Familie, dein Arbeitsplatz. Wie auch immer groß du deine Zeltpflöcke stecken willst, dein Land oder was auch immer, dein Kontinent sogar, oder keine Ahnung, wie groß du die Zeltpflöcke stecken willst, aber auf jeden Fall ist es immer, es beginnt mit dir, aber es geht weiter drumherum. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Können wir, Ute, können wir die Soaking-Musik im Hintergrund reinnehmen? Das wird uns helfen, einfach unseren Blick zu erheben, weil ich möchte einfach, dass du jetzt deinen Blick erhebst, wirklich auf Gott erhebst. Ein bisschen leiser, ja. Also, ja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Vater, wir danken dir, Herr, dass du jetzt unseren Blick erhebst auf dich, auf diese Ebene deiner Herrlichkeit, Herr. Auf die Ebene deines Willens, Herr. Und Herr, wir sind hier heute Morgen, weil wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen mehr von dir in unserem Leben. Sag ihm das mal mit deinem Herzen. Wir brauchen mehr von dir. Wir sind hungrig nach dir. Halleluja. Wir strecken uns aus mit diesem Hunger nach deinem Wirken, nach deiner Gegenwart, nach deiner Herrlichkeit. Ohne dich können wir nichts tun. Aber du hast verheißen, dass wir glückselig sind, wenn wir nach dir hungern und nach dir dürsten, nach deiner Gerechtigkeit, nach deinem Reich in unserem Leben und in unserer Umgebung. Danke, Vater, dass du unserem Hunger begegnest. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich einfach gerade jetzt aus. Streck dich gerade jetzt aus. Der Heilige Geist begegnet dir. Heilige Geist begegnet dir. Ich habe den Eindruck, dass jemand hier ist heute Morgen und es ist so, dass du wirklich zerbrochen bist in deinem Herzen in Bezug auf die Situation in deiner Familie. Die aktuelle Situation in deiner Familie hat wirklich dein Herz gebrochen und du weißt nicht, wie das alles, wie Gott es überhaupt machen können soll in Bezug auf deine Familie. Und Gott möchte dir heute Morgen begegnen. Gott möchte dir persönlich dienen, weil du hast dich ausgestreckt. Streck dich einfach gerade jetzt aus. Wenn dich dies speziell betrifft, wink einfach mal mit der Hand, sodass ich sehen kann. Wenn dich das betrifft, okay, wink einfach mit der Hand. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, Herr, für deine Macht, Herr. Danke, Herr, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Herr, und meine Schwester, mein Bruder, der sich jetzt ausstreckt, Herr, sie lieben dich, Herr, sie lieben dich und sie haben dich an erste Stelle gesetzt, sie haben dich zur ersten Priorität gemacht, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du dieser Not begegnest, Herr, auf deine übernatürliche, göttliche Art und Weise in Jesu Namen. Empfang es. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand anderes ist hier und da ist es speziell so, dass du dich danach ausgestreckt hast. Es ist eine Not einfach in deinem Leben und zwar in Bezug auf deine Augen oder eins deiner Augen und das ist ein Glaukom, also der Augeninnendruck ist nicht in Ordnung und es ist keine so gute Situation gemäß dem Arzt und Gott möchte dieser Situation begegnen. Wen betrifft das? Wink einfach mal mit deiner Hand, damit ich sehen kann. Dich? Okay? Halleluja. Da ist noch jemand? Okay, es sind zwei. Streck einfach deine Hand aus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bei dir auch, ja? Ja, okay, die zwei. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt, Herr, dieser Not begegnest, Herr. So wie vor 2000 Jahren. Du bist durch die Leute gegangen und du hast sie geheilt, Herr. Herr, du bist ihren Nöten begegnet. Sie haben sich ausgestreckt. Und dann hast du gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Weil indem wir uns ausstrecken nach dir, geschieht es bereits im Glauben, Herr. Wir strecken uns aus, weil wir glauben, dass du unserer Not begegnest. Wir begehren im Glauben diese Wirksamkeit. Und so sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, diese Augeninnendruck in diesen Augen kommt in die Ordnung Gottes. Sein Reich kommt, sein Wille geschieht wie im Himmel, so in diesen Augen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Es ist eine Frau hier und du hast Probleme, beziehungsweise du machst dir Sorgen über das ist wie so ein Gewächs, das festgestellt wurde im Unterleib, also im Bauchbereich, Unterleib. Und da ist wirklich auch dieser Schrei. Du bist vielleicht sogar heute Morgen spezifisch hierher gekommen, weil du gesagt hast, ich glaube Gott, dass er mich berührt heute Morgen. Wen betrifft das? Wen betrifft es? Eine Frau. Wink mit deiner Hand. Du da hinten, ich sehe deine Hand. Wink mit der Hand, wenn dich das betrifft, sodass ich sehen kann. Wer ist es? Sie hat ihre Hand gehoben, aber sie winkt nicht, okay? Wink einfach mit der Hand, wenn dich das betrifft. Das ist einfach diese Sorgen in Bezug auf ein Gewächs im Bauchbereich. Und Gott möchte dir begegnen. Wink mit der Hand, sodass ich sehen kann. Du? Du, wink so, dass ich sehen kann, okay? Du? Du? Hast du das? Ah, bei dir ist was im Kopfbereich, okay? Das ist nochmal was anderes. Okay, aber... Hä? Okay, ich bete auch für dich. Komm her, ja, weil du hast dich auch was... Bei dir ist das. Komm her, komm her. Kommt her. Ja. Bei dir ist das im Bauch. Okay. Komm her. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Du begegnest jeder Not, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Gott hat deinen Schrei gehört. Gott hat deinen Hunger gesehen. Jesu Namen. Empfang seine heilende, wunderwirkende Kraft gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Mit dir auch im Kopf. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, da ist die Kraft Gottes. Ja, empfang es. Empfang es. Empfang es. Wir strecken uns aus. Du streckst dich aus. Weißt du, vielleicht habe ich nicht ein spezifisches Wort der Erkenntnis für dich, aber Gott kennt deine Not. Gott weiß, was dein Problem ist. Heute Morgen, weißt du, der Himmel ist offen. Jesus ist hier. Er ist hier. Weißt du, es geht nicht um mich oder um irgendjemand hier in diesem Raum, sondern es geht um ihn. Du stehst vor ihm und da ist dieser Hunger in deinem Herzen, da ist diese Not vielleicht in deinem Herzen, auch ganz konkret. Und Gott möchte dieser Not begegnen. Halleluja. Vielleicht bist du hier und da ist nicht eine spezielle, spezifische Not in deinem eigenen Leben, aber vielleicht ist es eine Not in deinem Umfeld, in deiner Umgebung, so wie ich es gerade hatte für die Familie. Da ist vielleicht eine Not in Bezug auf deinen Sohn bei der Arbeit oder was auch immer, wo er Probleme hat oder was auch immer es ist. Weißt du, gerade jetzt streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Vater, wir danken dir. Streck dich aus. Weißt du, Hunger kann man spüren im Geist. Das ist eine geistliche Substanz, das kann man spüren. Einige können sich noch intensiver ausstrecken, das kann ich spüren. Es geht nicht darum, wie hoch du deine Hände hebst, sondern es geht um dein Herz. Halleluja. Danke, Jesus. Ai, ai, ai. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast es gesagt, die dem Reich Gottes Gewalt antun, die ziehen es an sich, ja. Und ich danke dir, Herr, dass heute Morgen hier solche sind, Herr, die wirklich dein Reich wirklich mit Entschiedenheit ergreifen, die diesen Hunger haben in ihrem Herzen, diesen Hunger nach deinem Wirken, diesen Hunger nach deiner Gerechtigkeit, Herr, diesen Hunger nach deinem Durchbruch, Herr, diesen Hunger nach deiner Liebe, Herr, in ihrem Umfeld, Herr, diesen Hunger nach Heilung, nach Befreiung, Herr. Herr, danke Jesus, diesen Hunger nach deiner wunder übernatürlichen Wirksamkeit einfach, um durchzubrechen in dieser Situation. In Jesu Namen. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der die Lösungen hat, Herr. Du machst den Weg, wo wir keinen sehen, Herr. Herr, du tust es auf Arten und Weisen, wie wir es uns nicht vorstellen können, Herr. Wir danken dir, Herr. Herr, deine Wege sind höher als unsere Wege. Deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, Herr. Wir sagen, Herr, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Sag ich mal, dein Wille geschehe. In meinem Leben. Nicht mein Wille. Aber ich glaube dir, Vater, dass dein Wille für mein Leben das Beste ist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ja, empfang es. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sein Geist ist hier. Halleluja. Und jetzt lass uns noch etwas Zweites tun. Lass uns ausstrecken, wirklich für unsere Umgebung, für unser Land, für Europa. Lass uns ausstrecken. Weißt du, lass uns schwanger werden, wirklich mit dem Wirken Gottes, mit einem frischen Wirken Gottes für unser Land und für unseren Kontinent. Lass uns wirklich das Empfangen von Gott. Gott hat eine Vision, weißt du, Gott hat eine Vision für jedes Volk. Gott hat eine Vision für jede Nation. Gott hat eine Vision für die Menschheit. Gott hat eine Vision für deine Stadt, für deine Nachbarschaft. Gott hat eine Vision. Und alles, worauf es ankommt, ist, dass er Menschen hier auf der Erde findet, die sich mit dieser Vision verbinden und die sagen, Herr, gib mir deine Vision. Ja, wie wir es vorher gehört haben, die zur Ruhe kommen vor ihm und dann von ihm empfangen und von ihm hören, nicht sich selber etwas überlegen, sondern die von ihm hören und von ihm empfangen. Und ja, lass uns einfach ausstrecken. Vater, wir strecken uns aus, Herr, auch über Livestream, wenn du über Livestream zuschaust, streck dich einfach mit aus für unser Land, für unsere Nationen. Lass uns ausstrecken, auch in der Schweiz schauen ja viele zu, in Österreich, Liechtenstein, wo auch immer du bist, in anderen Ländern auch. auch englischsprachig. Danke, Vater, dass du dem Hunger deines Volkes begegnest. Und danke, Herr, dass du gleichzeitig, Herr, dass du heute Morgen wirklich diese geistliche Schwangerschaft, Herr, in unsere Herzen legst, Herr. Herr, dass wir ganz neu schwanger werden, Herr, mit einer frischen Bewegung deines Geistes, Herr. Herr, so wie du damals vor 2000 Jahren in Jerusalem den Geist Gottes ausgegossen hast und eine Jesus-Bewegung hat Jerusalem erfasst damals und dann mehr und mehr das ganze Römische Reich, Herr. Herr, so glauben wir dir, Herr, für eine neue Jesus-Bewegung, Herr, in Deutschland, in Europa, Herr, in der Welt, Herr. Danke, Jesus, wir strecken uns aus, Herr. Wir strecken uns aus, wir sagen, Herr, wir brauchen verzweifelt mehr von dir. Unsere Länder brauchen verzweifelt mehr von dir. Ohne dich können wir nichts tun. Ohne dich gehen wir verloren. Ohne dich ist Finsternis. Und wir wissen aber gleichzeitig, Herr, dass wenn wir uns ausstrecken, wenn wir stellvertretend auch uns in den Riss stellen und wirklich stellvertretend auch für unser Land beten, Herr, dann sagst du uns zu, ja, glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes, denn sie werden gesättigt werden. Halleluja. Halleluja. Komm, streck dich noch ein letztes Mal aus und dann lass es uns im Glauben empfangen. Du kannst auch in Sprachen beten, wenn du möchtest. Halleluja. Erhebe einfach deine Stimme, bitte ihn einfach, ja, danke Vater, danke für den Geist des Gebets, Herr, danke Herr für den Geist des Hungers, den Geist des Ausstreckens, Herr. Oh, danke Herr für diesen Geist der Entschiedenheit, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du diesen Raum erfüllst, Herr, mit diesem Rauschen, Herr, mit diesem Rauschen, an dem du am ersten Pfingsttag den Raum erfüllt hast, Herr, diesem Rauschen des Ausstreckens, diesem Rauschen des Hungers und diesem Rauschen des Glaubens, Herr. Danke, Herr, dass es dem Hunger ein Glaubensrauschen wird, Herr. Ein Rauschen des Glaubens, Herr, ein neuer Wind des Geistes, Herr, der durch unser Land bläst, Herr, ein neuer Wind des Geistes, der durch unsere Städte bläst, Herr, ein neuer Wind des Geistes, Herr, der durch unseren Kontinent bläst, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, wir danken dir, Herr, für diesen frischen Wind, Herr, wir danken dir, Herr, für dieses frische Feuer, Herr, wir danken dir, Heiliger Geist, wir danken dir, Herr, du bist Wind und du bist Feuer, Herr. Oh, komm mit einer neuen Leidenschaft für Jesus. Komm mit einer neuen Leidenschaft für Jesus. Oh, eine Leidenschaft für Jesus. Wir bitten dich, Herr, entzünde die Kirchen, entzünde die Gemeinden, Herr. Entzünde den Leib Christi in Deutschland, Herr, Österreich, Schweiz, Europa, Herr. Herr, entzünde, Herr, entzünde dein Volk, Herr, neu mit deinem Feuer, Herr. Mit deiner Entschiedenheit, mit deiner Liebe, Herr, mit deiner Klarheit, Herr, mit deiner Stärke, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja, bete, bete, bete, bete, erhebe deine Stimme. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Und einige hier, die heute Morgen hier sind, er wird dich gebrauchen, wirklich. Auch als Schlüsselperson, auch im Wirken Gottes, er wird dich gebrauchen. Er wird dich gebrauchen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Timo, ich sehe das, er wird dich gebrauchen, wirklich auch im Bereich des Erziehungswesens, noch in einer ganz neuen Dimension, nochmal in einer ganz anderen Ebene. Und das, was du bisher gesehen hast, ist das erste Anfang, ist das Saatkorn für das, was entstehen wird und was hervorkommen wird. Und neue Initiativen werden entstehen und neue Dinge werden gegründet werden und neue Dinge werden hervorkommen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Aber Gott legt es dir ins Herz. Halleluja, du bist ein Visionär Gottes, einmal für sein Reich. Hier auf der Erde im Erziehungswesen in spezieller Weise. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für dein Wirken, Herr. Danke für dein Wirken. Einige wird er gebrauchen, ja, im Erziehungswesen. Andere wird er gebrauchen im Gesundheitswesen. Wieder andere wird er gebrauchen, vielleicht in der Politik. Wieder andere wird er gebrauchen in der Wirtschaft. Wieder andere wird er gebrauchen in den Medien. Er wird dich gebrauchen an den unterschiedlichen Stellen, wo er dich hinberufen hat. Andere wird er gebrauchen für Familien vielleicht. Andere wird er gebrauchen einfach in Diensten an Armen Ausgebundenen oder Menschen, einfach, die Nöte haben, Randgruppen in der Gesellschaft. Er wird dich gebrauchen in Jesu Namen. Er wird dich gebrauchen. Halleluja, Halleluja. Streck dich einfach aus, streck dich aus. Es sind unterschiedliche Berufungen. Aber es ist der gleiche Geist, es ist der gleiche Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Schlüsselpersonen, Schlüsselpersonen, Schlüsselpersonen. Danke, Jesus. Schlüsselpersonen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, dass du jeden Einzelnen hier positionierst in dieser Zeit, Herr, um seinen Stand einzunehmen, Herr. Positionierst als einer, der hungrig ist nach der Gerechtigkeit Gottes. Und er wird sehen, wie die Gerechtigkeit Gottes sich durchsetzt. Du wirst sehen, wie die Gerechtigkeit Gottes sich durchsetzt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du wirst sehen, wie die Gerechtigkeit Gottes sich durchsetzt. Halleluja, du wirst es sehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es ist für dich Hunger und Glaube. Heidenheim sieht die Herrlichkeit Gottes. Danke, Jesus. Amen. Es ist nicht mehr Heidenheim, sondern Christenheim. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja, preist du den Herrn. Danke, Jesus. Amen, Amen. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben für alles, was er tut. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für alles, was du tust. Danke, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen und dass du uns in dieser Zeit gebrauchst. Weißt du, wie er zu Esther gesagt hat, wer sagt dir, hat ihr Onkel Mordechai zu ihr gesagt, wer sagt dir, dass du nicht genau für eine Zeit wie diese in die Position gekommen bist, in der du gerade jetzt bist. Und das heißt nicht, dass Gott dich nicht weiterführt und dich in weitere Positionen bringt, aber er beginnt da, wo du jetzt bist. Weißt du, das ist auch ein Trugschluss, von dem wir uns befreien müssen, dass Gott erst dann in unserem Leben beginnt, wenn wir irgendwo anders sind. Er beginnt immer da, wo wir jetzt sind, und dann führt er uns weiter. Das ist ganz wichtig. Gott beginnt nicht erst, wenn du irgendwo anders bist. Ja? Sondern er beginnt jetzt, wo du jetzt bist, an der Stelle. Da will er seine Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit, sein Reich durchbrechen lassen. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, und es geschieht. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Wir wollen jetzt dem Herrn einfach auch ein Saatkorn säen hinein in das, was er tun will, weil er hat Großes vor. Wir waren übrigens, das wollte ich euch noch erzählen, wir hatten jetzt mit der Anja Backhaus zusammen, war ich jetzt bei Vertretern von der Stadt Filderstadt am Freitag und wir hatten ein Gespräch über die Gründung eines Kindergartens, eines Glory Life Kindergartens. Und es sieht schon gut aus. Wir werden hier unsere Räume angeschaut werden, um zu gucken, ob wir das sogar hier in unseren Räumen machen können, dass wir hier eine Kindergartengruppe einrichten können. Also betet weiter dafür. Ich glaube, dass es eine der Visionen Gottes ist, die er für uns hat. Und betet einfach weiter dafür, für den ganzen Prozess, der damit verbunden ist. Es geht voran. Amen. Und so möchte Gott einfach ganz, ganz viele Dinge noch starten und ganz, ganz viele Dinge tun. Und da hinein darfst du jetzt säen, ja? Da hinein darfst du jetzt geben. Wenn du jetzt einfach ein Saatkorn säst, frag einfach den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was soll ich geben heute Morgen, einfach in diesen Boden hinein. Er wird dir den Betrag zeigen, du hast es vorher gehört, er spricht zu uns. Also frag ihn einfach, was soll ich hineinsäen in diesen Boden, damit sein Reich gebaut werden kann. Und wir geben einfach hier die Eimer durch und du hast die Möglichkeit, wie immer, du kannst in bar geben oder du kannst aber auch die Verpflichtungserklärung nutzen, die unter deinem Stuhl ist. Wenn du den Betrag, den er dir zeigt, nicht dabei hast, dann kannst du die Verpflichtungserklärung nutzen und da ist dann die Kontonummer drauf und du kannst in den nächsten Tagen überweisen, so dass du einfach auch mit beim Geben jetzt dabei bist. Für alle, die über Livestream zuschauen, da werden die Infos eingeblendet. So kannst du geben per Überweisung mit der IBAN oder du kannst PayPal nutzen oder du kannst deine Kreditkarte bei uns auf der Homepage nutzen. Einfach, was der Heilige Geist dir zeigt, das tust du, aber du kannst sicher sein, es wird gebraucht, um sein Reich in dieser Welt auszubreiten. Das Evangelium zu verkünden, aber auch eben solche Initiativen wie einen christlichen Kindergarten oder andere Dinge. Ich glaube, als nächstes kommt dann die Schule, ich bin ja schon einen Schritt weiter, aber okay, eins nach dem anderen. diese Dinge einfach zu starten. Also frage ihn, was du geben sollst. Lass uns sie einmal durchgeben und du tust, was er dir gezeigt hat. Und während ihr es durchgebt, möchte ich euch noch ganz, ganz besonders einladen, auch alle, die über Livestream zuschauen. Nächstes Wochenende haben wir eine starke Konferenz hier bei uns bei Glory Life. Das wird wirklich mächtig, weil Catherine Ruanala aus Australien wird bei uns sein. Und sie hat wirklich einen ganz, ganz starken Mantel der Herrlichkeit Gottes auf ihrem Leben, auch von Wunderwirkung. Ihr Mann wird auch dabei sein, der Tom, der ist der finnische Honorarkonsul von Australien gleichzeitig, aber gleichzeitig auch ihr größter Unterstützer. Wer war letztes Jahr da, als Catherine Ruanala da war an dem Sonntag? Wirklich so stark und so eins einfach mit dem hier bei Glory Life. Also es wird wirklich eine Mantelkombination sozusagen werden, ja, wo wirklich zwei Mäntel sich verbinden und das wird richtig, richtig stark werden. Wir werden wirklich in die Räume der Herrlichkeit reingehen, werden Wunder säen, Wunder freisetzen. Also, wenn du noch nicht angemeldet bist, du musst dich anmelden im Internet, es kostet nichts, es ist kostenlos, aber du musst dich anmelden im Internet auf unserer Homepage, mach das so schnell wie möglich, wenn du über Livestream zuschaust, nächstes Wochenende willst du live dabei sein. Catherine muss man live erleben, beziehungsweise das, was Gott tut, nächstes Wochenende einfach in dieser Kombination, das wird so stark, das musst du live erleben. Also melde dich an, sei live dabei, nächstes Wochenende. Wir werden ja am Samstagmittag, dann im Rahmen dieser Konferenz, wir haben ja Freitagabend 19 Uhr, Samstag 10 Uhr, 14 Uhr, 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Samstagnachmittag 14 Uhr werden wir einen Einsatz machen auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Dafür, wenn du dir vorstellen kannst, bei diesem Open-Air-Einsatz ein Zeugnis zu geben oder zu predigen, dann melde dich einfach bei mir. Ihr wisst ja, wie das läuft. Melde dich einfach bei mir und dann bist du dabei nächsten Samstag. Okay? Also, das wird ein ganz, ganz starkes Wochenende. Nutzt die Gelegenheit und seid dabei. Und dann habe ich euch noch ein Zeugnis auch. Genau, solange ihr noch durchgebt, habe ich noch ein super Zeugnis hier. Und zwar aus dem Glory House in Osterburgen. Eine Glory House-Teilnehmerin bat uns, für ihre Tochter zu beten. Sie hat vor kurzem ihr erstes Baby bekommen. Die Geburt verlief sehr gut und schnell. Die Mutter und das Baby sind gesund und wurden nach 3 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Zu Hause am nächsten Tag machte die Glory House-Teilnehmerin mit ihrer Tochter einen Videoanruf und plötzlich fiel die Tochter in Ohnmacht. Die Glory House-Teilnehmerin rief sofort einen Krankenwagen und die Tochter wurde mit ihrem Baby ins Krankenhaus gebracht, also nach der Geburt. Dort wurde sie mehrmals untersucht, ein MRT wurde gemacht und die Ärzte stellten einen großen Tumor in ihrem Gehirn fest. Es wurde sehr schnell ein Termin für eine Operation in Heidelberg in der Kopfklinik ausgemacht. Die Angst war sehr groß. Dazu noch Gerede von den Verwandten. Wer wird sich um das Baby kümmern, wenn die Mutter nicht mehr da ist? Das heißt, die haben schon gleich mit dem Ableben gerechnet. Wir haben gebetet, dass der Herr die Pläne des Feindes wendet und Gottes Plan freigesetzt wird. Am Donnerstag wurde die Tochter nochmal untersucht und anstatt eines Tumors haben die Ärzte nur noch eine kleine Wasseransammlung feststellen können, die nicht gefährlich ist. Keine Spur mehr von einem Tumor. Juhu! Danke, Jesus. Halleluja. Und hier einfach auch nochmal was im Beziehungsbereich, was sich verändert hat bei einer Frau. Sie hat der Gruppe des Glory Houses von der Ungerechtigkeit, das passt zum Thema heute, von der Ungerechtigkeit auf meiner Arbeitsstelle erzählt und wie eine Kollegin viel Wirbel machte gegen mich, also Mobbing, und sich mir dann gegenüber total verschloss. Die Glory House-Leiterin Margarita war das in dem Fall, betete mit Autorität in diese Situation hinein und wir segneten meine Kollegin. Kurze Zeit danach kam es zu neuen Begegnungen mit dieser Kollegin, wo das Eis gebrochen wurde und wir über WhatsApp liebevoll anfingen zu kommunizieren. Außerdem erlebte ich, wie auch in anderen Bereichen Türen aufgingen, wo ich zum Beispiel mein fachliches, pflegerisches Wissen zum großen Segen auch an Verwandte weitergeben konnte, was für mich viel bedeutete. Besonders glücklich machte mich Gott, als er mich zu einer vorbereiteten Frau im Seniorenheim führte. Sie war völlig verzweifelt über ihr Leben. Ich konnte ihr von Jesus erzählen und von verschiedenen biblischen Personen, die in tiefen Problemen standen und wie Gott sie herausgeholt hatte und sie mächtig gebrauchte. Dies führte zu einer Lebensübergabe. Diese Frau entschied sich für Jesus. So erlebte ich nach dem Gebet mit Margarita, wie Gott verschiedene neue Türen in meinem Leben öffnete und ich mit Leichtigkeit zum Segen für Menschen sein konnte. Danke dem Allerhöchsten. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Streckt eure Hände aus. Wir segnen die Sammlung. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für jeden Einzelnen, der gegeben hat heute Vormittag, Herr, für jedes einzelne Saatkorn, das gesät wurde, Herr, in dein Königreich, Herr. Danke, dass es dort mächtig Frucht bringt, Herr. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Danke, dass dein Reich gebaut wird, Herr. Danke, dass dein Wille geschieht, Herr. Auch mit jedem einzelnen Euro, Herr. Und auch in den Finanzen jedes einzelnen Sohnes, jeder einzelnen Tochter der Herrlichkeit, Herr. Danke dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir segnen auch die Kleidungsstücke, Herr. Jeden Einzelnen, der heute nicht hier sein kann, aber der deine Kraft braucht, Herr. Herr, gemäß dem Glauben an Apostelgeschichte 19,11, sie nahmen die Kleidungsstücke und Tücher, legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund und Dämonen fuhren aus. So glauben wir dir, Herr, dass dasselbe geschieht, Herr, wenn diese Kleidungsstücke auf die Kranken gelegt werden und diese Gegenstände in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Denn das Allerwichtigste, wonach du dich überhaupt in deinem Leben ausstrecken kannst, ist nicht irgendeine Sache, ist nicht irgendeine Segnung, sondern das Allerwichtigste, wonach du dich ausstrecken kannst, ist danach, Jesus zu kennen, persönlich zu kennen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Ja, Johannes 17,3 sagt Jesus, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht ist es so in deinem Leben, du fühlst dich noch wie getrennt von dieser Beziehung zu Gott. Du fühlst dich noch wie getrennt von Jesus, wie getrennt vom Vater. Da ist nicht diese persönliche Beziehung in deinem Leben. Ja, aber da ist dieser Hunger nach dieser persönlichen Beziehung in deinem Leben. Weißt du, vielleicht hast du mal dich entschieden und gesagt, ja, ich folge Jesus nach, aber irgendwie bist du dem nicht weiter gefolgt und bist heute Morgen hier und bist eigentlich weg von Gott, weg von Jesus. Er spielt in deinem Leben keine wirkliche Rolle. Dann ist jetzt deine Gelegenheit, zu ihm zurückzukommen. Und weil ich möchte beten für jeden Einzelnen, der sagt, jawohl, ich möchte diese persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe sie momentan nicht, ich bin momentan noch wie getrennt von ihm, aber ich möchte diese persönliche Beziehung zu ihm und ich möchte heute Morgen wirklich sozusagen der Kanal sein für dich, der Kontaktpunkt, um dich einfach in diese Begegnung mit ihm zu bringen, in diese persönliche Beziehung. Er sagt, wenn wir, Sabrina hat es vorher schon gesagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass er aus den Toten auferstanden ist und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte da mit dir und mit dir beten und für mich beten lassen einfach, ja, ich möchte einfach mit dir und für dich beten, dann einfach, dann streck einfach deine Hand aus, da wo du jetzt bist und du sagst, ja, Jesus, ich brauche dich, ich möchte dich kennenlernen, ja, Gott sieht deine Hand, ist noch jemand da, du weißt, ja, momentan bist du wie getrennt von Gott, aber er streckt seine Hand schon aus, um dich zu sich zu ziehen und du möchtest ihn kennenlernen, streck einfach deine Hand aus, Gott sieht auch deine Hand da hinten, ist noch jemand da, ist noch jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte, einfach gerade jetzt, weißt du, da ist dieser Kontaktpunkt, Jesus sehnt sich nach dir, Jesus hat auf dich gewartet, er möchte dich, er möchte in dein Leben kommen und er möchte dein Leben neu machen. Er möchte diese persönliche Beziehung zu dir. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest, dann streck einfach noch deine Hand aus. Ist da noch jemand? Ja, da hat sich noch jemand gemeldet. Okay, ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, das ist für mich. Streck einfach deine Hand aus, okay. Weil wir wollen jetzt gleich zusammen beten, auch wenn du über Livestream zuschaust. Wir nehmen dich mit rein in das Gebet und du bist mit dabei, einfach genau wie wenn du live hier wärst. Ich möchte einfach denen, die live hier sind, ich möchte ja auch persönlich die Hand auflegen und mit euch beten. Aber du über Livestream, du kannst es mitbeten und auch mitempfangen. Aber wenn du hier bist, hier vor Ort, dann einfach ganz schnell, wenn du deine Hand gehoben hast, wenn du sagst, jawohl, das ist, was ich brauche. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich möchte ihn kennenlernen. Komm einfach ganz schnell zu mir hier nach vorne. Komm einfach ganz schnell aus den Reihen raus. Genau. Jeder, der sich gemeldet hat, kommt einfach ganz schnell hier nach vorne, auch von der Seite. Genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Ihr dürft einfach eure Augen schließen, hier vorne einfach stehen in der Gegenwart Gottes. Ich glaube, da war noch jemand, der sich gemeldet hatte. Wenn du dich gemeldet hattest und es ist für dich, oder vielleicht hast du dich auch nicht gemeldet, hast dich vielleicht nicht getraut, aber du weißt, es ist für dich und du möchtest einfach gerade jetzt wirklich diese Beziehung zu Jesus empfangen, dann komm einfach noch dazu, komm ganz schnell noch dazu. Ich glaube, dass nur eine Person hier ist irgendwie. Halleluja. Komm einfach dazu, trau dich, ja. Du musst keine Angst haben, niemand stellt dich bloß. Wir verkaufen dir auch nichts, kriegst keine Waschmaschine oder irgendwas. Halleluja. Aber Jesus möchte dir begegnen. Okay, ist noch jemand da? Dann komm einfach ganz schnell nach vorne. Okay, lass uns unsere Augen schließen. Auch du über Livestream, schließ deine Augen. Wir wollen einfach gemeinsam beten und wir wollen gemeinsam Jesus sagen, dass wir ihn brauchen und dass wir ihn kennenlernen wollen. Okay? Also, lass uns beten. Ich bete es einfach laut vor und du betest einfach laut nach. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du bis zum Kreuz gegangen bist und gesagt hast, Vater, nicht mein Wille geschehe, dein Wille. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Wegen meiner Sünde. Wegen meiner Trennung von Gott. Heute komme ich zu dir als meinem persönlichen Herrn und Erlöser. Ich glaube mit meinem Herzen, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich in Beziehung zum Vater kommen konnte. Gerade jetzt, Vater im Himmel, bitte ich dich im Namen Jesus, vergib mir meine Sünde. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo ich getrennt von dir gelebt habe. Herr Jesus, reinige mein Herz jetzt durch dein Blut und mach du mein Leben neu. Lass mich dich kennenlernen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und gerade jetzt in dem Namen Jesus spreche ich euch zu, wie ihr dieses Gebet gebetet habt. Vielleicht zum ersten Mal in eurem Leben, aber ich spreche euch zu. Er hat euch bei eurem Namen gerufen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. Und im Namen Jesus spreche ich dir zu, dass dein Name im Buch seines Lebens aufgeschrieben ist. Und von heute an kannst du die Gewissheit haben, dass nichts und niemand dich mehr trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Wenn du in Jesus bleibst, wenn du einfach auf diesem Weg bleibst, ihn kennenzulernen, mehr und mehr kennenzulernen, in diese persönliche Beziehung zu ihm einzutreten, mehr und mehr. Halleluja, dann kannst du nicht falsch gehen. Dann kannst du nicht in die Irre gehen. Und ich spreche dir zu, er kennt dich. Und von heute an wirst du ihn kennen. Mehr und mehr und mehr. Und in diese persönliche Beziehung zu ihm eintreten. In Jesu Namen. Sei gesegnet. Sei gesegnet mit seiner Liebe. Danke, Jesus, dass du dich eher gerade jetzt offenbarst. Danke, Herr, gerade jetzt. In Jesu Namen. Amen. Sein Geist ist hier, auch die, die über Livestream zuschauen, sein Geist berührt dich. Er verwandelt dich, er verändert dich. Ganz persönlicher Moment, wo du ihm begegnest. Und er sagt dir, wie sehr er dich liebt. Auch zu einigen am Platz spricht er. So wie Ellen vorher gesagt hat, er sieht dich, er schaut auf dich. Und von heute an will er dich mit seinen Augen leiten, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn ihr möchtet, einfach die ihr hier vorne seid, und einfach noch gerne weiter persönliches Gebet da haben möchtet, dann sind jetzt hinter euch ganz liebe Freundinnen in dem Fall von mir, die einfach noch bereit sind, für euch persönlich auch weiter zu beten und die euch auch noch gern was Kleines schenken wollen. Ich sehe wirklich, wie der Heilige Geist wird in dein Leben kommen und wirklich diese Schwere, diese Trauer, diesen Schmerz einfach aus deinem Herzen vollständig rausnehmen. Und du wirst frei sein, du wirst tanzen vor ihm und du wirst dich wieder freuen in ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen. Dreht euch einfach mal um. Das sind die ganz lieben Freundinnen, die einfach noch bereit sind, für euch zu beten. Und ihr dürft einfach kurz, während wir hier den Gottesdienst zu Ende machen, dürft einfach kurz mit ihnen in den Jugendgottesdienstraum rübergehen. Da schenken sie euch noch was und beten noch für euch. Genau, geben wir ihnen nochmal einen kräftigen Applaus. Genau, Erika, ja, genau. Halleluja. Super. Danke, Jesus. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Jetzt kommt Irina nach vorne und ihr dürft euch bereit machen. Wir wollen jetzt das Abendmahl zusammen feiern. Also macht euch bereit. Auch wenn du über Livestream zuschaust, nimm dir einfach, was du brauchst auch für das Abendmahl. Nimm dir die Materialien sozusagen, Brot und Wein oder Saft. Und dann wollen wir einfach jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Was für eine wunderbare Gegenwart Gottes. Halleluja. Oh, bleibt einfach weiter da eingetaucht in seiner Gegenwart. Und wir wollen heute zusammen Abendmahl feiern. Halleluja. Wie wunderbar, das zusammen zu tun. Und wir wollen uns ganz besonders erinnern an das Opfer, was Jesus für uns gebracht hat. Und wenn du mal 3. Mose liest, lies mal den 3. Mose. Und da siehst du, welche Opfer alle gebracht wurden damals, um das Volk zu reinigen. Und es war so, die Priester waren wirklich den ganzen Tag beschäftigt mit irgendwelchen Opfertieren, sie zu schlachten, die nicht mal Sünde wegnehmen können, sondern die Sünde nur für eine kurze Zeit bedecken konnten. Und sie waren wirklich, also wenn wir das überlegen jetzt, ne, unser Pastor wäre den ganzen Tag beschäftigt mit all den Schafen, Turteltauben, Weizen, was ihr alles bringen würdet, um euch zu entsündigen. Und dann war es noch so, wenn du dann aus Versehen irgendwas Unheiliges berührt hast, dann musstest du wieder irgendwas bringen, wenn du das Opferfleisch dann unrein gegessen hast, ja, hieß es, du sollst aus dem Volk ausgerottet werden. Also das war schon eine scharfe Sache. Und wir sehen daran auch gleichzeitig, wie schlimm Sünde ist für Gott. An diesen Opfern, das wird dir in jedem Satz bewusst, boah, Sünde war schlimm für Gott, ist schlimm für Gott, aber Halleluja, es gab einen Ausweg und es gab einen, der ein für alle Mal gebrachtes Opfer dargebracht hat, und das ist unser Herr, den wir jetzt wirklich feiern wollen, eben wenn wir dieses Abendmahl zusammen nehmen. Und ich lese euch vor Hebräer 10, 5 bis 14. Und ein bisschen längere Stelle, aber sie ist wirklich gewaltig, da ist ganz viel Offenbarung drin. Und da heißt es, darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, steht auch in Psalm 40, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist. Und ich bin gekommen, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Wow, mit diesem Opfer. Und wie groß ist dieses Opfer? Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Halleluja! Mit diesem einen, ein für alle Mal gebrachten Opfer hat er uns von aller Schuld befreit. Oh Herr, wir danken dir. Bist du dankbar in deinem Herzen, dass du nicht jeden Tag gucken musst, woher du wieder ein Schaf bekommst, damit deine Sünde weggewaschen wird, oder boah, all diese Bestimmungen, die damals notwendig waren. Aber Halleluja, wir brauchen diese Bestimmung nicht mehr. Wir haben ein für alle Mal gebrachtes Opfer. Und gleichzeitig sollen wir das auch nicht selbstverständlich einfach nehmen. Ja, Jesus hat ja alles gemacht, ist egal. Sondern nein, es ist, das bringt in uns eine Dankbarkeit ihm gegenüber so stark hervor. Einfach, weil wir wissen, er hat wirklich das größte Opfer gebracht. Und es hat ihn alles gekostet. Und es war nicht einfach so, Larifari, ich bring mal ein Opfer, sondern es hat ihn alles gekostet. Und es hat auch den Vater alles gekostet, seinen Sohn an das Kreuz gehen zu lassen und seinen Sohn zu sehen, wie er so unendlich leidet. Halleluja, er hat es gemacht für dich und für mich, um uns reinzuwaschen von jeder Schuld, damit wir frei sind für ihn zu leben, frei sind, dass er in uns Wohnung nehmen kann und sein Leben durch uns lebt, dass wir nicht mehr unseren eigenen Willen tun, wie wir es heute gehört haben, sondern dass wir imstande sind, seinen Willen zu tun. Und das können wir jetzt als neue Schöpfung, wir können seinen Willen tun in dieser Dankbarkeit. Halleluja, dieses Opfer hat ausgereicht für uns und es hat uns gewaschen. Halleluja, und dieses Blut wäscht uns die ganze Zeit. Halleluja, dieses Blut nimmt alles hinweg, was uns von Gott trennen konnte. Jedes Misstrauen, einfach alles, was vor ihm nicht in Ordnung ist. Und er hat sogar alle unsere Krankheiten mitgenommen ans Kreuz. Die gehören auch in das Opfer hinein. Er hat, Halleluja, jede Armut weggenommen. Jede Not, einfach alles hat er weggenommen am Kreuz, damit wir frei leben. Er liebt uns wirklich, er liebt uns so sehr. Oh, Halleluja. Bist du dankbar für seine Liebe? Dass er nicht Nein gesagt hat, als er diese Tiefe auch der Schwere des Opfers gesehen hat, sondern er hat Ja gesagt. Er hat damals schon Ja gesagt und hat es dann umgesetzt und gesagt, ich werde gehen, damit dieses Volk frei ist, damit es ein für alle Mal abgewaschen ist mit meinem Opfer. Halleluja. Und so wollen wir heute einfach an sein Opfer denken, das er gebracht hat, in dieser Dankbarkeit zusammen das Abendmahl einnehmen und feiern zusammen, dass er aus Liebe, aus dieser bedingungslosen und unendlichen Liebe heraus für uns gebracht hat. Und ich glaube, es reinigt uns, reinigt immer auch nochmal, obwohl wir sind gereinigt, wir sind eine neue Schöpfung. Halleluja, es nimmt was auch immer wieder im Wandel vielleicht nicht okay war. Es nimmt das alles einfach total weg. Und wir sind in dieser völligen Einheit mit ihm, mit unserem Gott, mit unserem Vater. Halleluja, mit seiner Liebe. Amen. Halleluja, jetzt kommt nach vorne oder hinten auch. Wir haben Brot, wir haben Wein und Saft. Du kannst auswählen und bitte noch nicht alleine essen, sondern wir wollen es alle zusammen machen und ihn feiern. Danke, Jesus. Halleluja. Das heißt in Matthäus 26 folgende: Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Halleluja. Und Herr, wir danken dir und wir erinnern uns heute an das größte Opfer, das je gebracht wurde und das uns befreit hat. Halleluja. Von allen anderen Opfern, die niemals Sünde wegnehmen oder ja, auslöschen können. Wir danken dir, dass du mit deinem Opfer einfach jede Sünde weggenommen hast und jede Trennung von dir aufgehoben hast und vom Vater. Und dass wir jetzt eins mit dir sein können. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir durch deine Striemen geheilt sind, die auch in diesem Matzen symbolisiert sind. Herr, wir danken dir, dass wir gesund sind und vollkommen heil gemacht in unserer Seele, in unserem Körper durch dein ein für alle Mal gebrachtes Opfer. Halleluja. Oh, wir danken dir. Lass es uns essen. Preisen dich, Herr. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Jesus, danke, dass du dein Blut vergossen hast, Herr, für uns und für viele, damit die Schuld einfach weicht, Herr, und wir danken, wir nehmen das in Anspruch. Danke, dass unsere Schuld gewichen ist, dass du unsere Sünde von uns abgewaschen hast, dass wir rein sind, dass wir weiß sind. Du hast uns weiß gewaschen mit deinem Blut, Herr, du hast dein ganzes Blut vergossen, damit wir komplett rein sind und damit uns nichts mehr trennt in alle Ewigkeit von dir, dass wir eins mit dir leben können. Dass wir deinen Willen erkennen können und mit dir ein Leben hier wie im Himmel so auf Erden führen können. Ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, du hast alles gegeben, damit wir alles haben können. Herr, wir preisen dich, Herr. Wir sind vom Feind erlöst. Danke auch durch dein Blut. Du hast den Feind mit deinem Blut vollkommen besiegt. Danke, Herr. Danke für dein Opfer. Danke für dein Opfer. Wir ehren es, Herr, wir rühmen dein Opfer und wir feiern dein Opfer und wir danken dir, dass wir für immer geheiligt sind durch dein Opfer und frei. Danke, Herr. Und es ist ja auch keine Verdammnis, denn Gott sagt wirklich, auch für manche speziell, es gibt keine Verdammnis für dich, weil mein Blut dich reingemacht und dich freigemacht hat. Deshalb gibt es keine Verdammnis. Hör nicht auf die Stimmen des Feindes. Sondern nimm meine Gerechtigkeit, die durch mein Blut kommt, in Anspruch, gerade jetzt. Halleluja. Amen. Lass es uns trinken. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für dein Opfer. Danke für dein Blut. Danke für das ein für alle Mal gebrachte Opfer für uns. Oh, wir jubeln, Herr. Wir freuen uns in dir. Halleluja. Danke, Herr. Oh, jubel ihm mal zu, Herr. Juhu! Danke, Herr, für dein Opfer, das du gebracht hast. Aus Liebe für uns, Herr. Danke für deine Liebe, für deine bedingungslose Liebe. Dass wir freie sind. Frei sind. Gesund, stark und mit dir zu deiner Rechten sitzen. Halleluja. Amen und Amen. Juhu. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, du kannst gleich ein bisschen da bleiben. Halleluja. Weil wir wollen uns nämlich auch zum Schluss dieses Gottesdienstes nochmal ganz, ganz besonders bedanken für euer mitfeiern letzten Sonntag bei unserer Jubiläumsfeier. Wir wollen all denen danken, die uns was Wunderbares geschenkt haben. Für all die Geschenke haben wir überhaupt nicht erwartet. Wir haben gar nicht mit Geschenken gerechnet. Wir waren echt sprachlos, also wirklich. Also vielen Dank für all die Geschenke. Das ist einfach wunderbar, ganz toll. Und auch vielen Dank all denen, die am Programm mitgewirkt haben. Das war genial, unvergesslich. Wir haben es zum Glück aufgenommen, es ist gefilmt. Also wer nicht da war, kann sich beim Tobi vielleicht ja den Film holen. Es war wirklich himmlisch. Also vielen Dank euch allen. Ihr dürft euch allen mal selber einen Applaus geben und unserem Herrn. Halleluja. Ja, unser Herz war bewegt, wirklich ganz tief. Auch mit euch allen zu feiern, das war ein großes Vorrecht für uns, in der Familie zu feiern. Also vielen Dank und bewegt auch über die Geschenke, über die Worte, die ihr uns geschrieben habt, die Karten, haben wir uns auch ganz tief bewegt. Vielen Dank. Amen. Amen. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe noch einen Witz auch zum Thema Ehe, den muss ich jetzt noch erzählen, solange wir noch im Zeitfenster sind. Von einem Ehepaar, ein älteres Ehepaar, also nicht wir, sondern welche, die älter sind. Ein älteres Ehepaar hat endlich herausgefunden, wie man sich gegenseitig WhatsApps schickt. Die sehr romantische Frau entscheidet sich eines Tages, während sie beim Kaffee mit einer Freundin ist, ihrem Mann eine Nachricht zu schicken. Sie schreibt: Wenn du gerade schläfst, schicke mir deine Träume. Wenn du lachst, schicke mir ein Lächeln. Wenn du isst, schicke mir ein Bissen. Wenn du trinkst, schicke mir einen Schluck. Wenn du weinst, schicke mir eine Träne. Ich liebe dich. Der Mann, der eher nüchtern veranlagt ist, schreibt zurück: Sitze gerade auf der Toilette, bitte um Anweisungen. Okay. Das wollte ich euch jetzt nicht vor der Predigt erzählen, sonst wäre die ganze Zeit nur damit beschäftigt, aber. So viel zum Thema unterschiedliche Charaktere in der Ehe.